So, Sonntagabend, 18 Uhr, Weltraumaffen. Heute am Wahltag in Mecklenburg-Vorpommern mit ein wenig mehr aktuellem Inhalt und weniger Wochenrückblick, aber auch davon wird es sicherlich genug geben, weil die Woche ist ja bei all unseren Baustellen wieder jede Menge passiert. Rücktrittsersuchungen und was auch immer. Ja, wir werden uns Mühe geben, halt sobald es irgendwie belastbare Zahlen gibt, immer mal wieder nach Mecklenburg-Vorpommern zu schauen, um mal zu gucken, was da aktuell sich in der politischen Landschaft ändert. Die letzten Prognosen sprechen ja davon, dass die AfD zweitstärkste Kraft hinter der SPD wird. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wo ich gerade SPD gesagt habe, da gab es die Woche ganz interessante Meldung von der Zeit. Und zwar hat unser Finanzminister, der Herr Schäuble, offensichtlich im Zusammenhang mit der Gina-Lisa-Affäre verlangt, dass der Herr Maas, unser Justizminister, zurücktritt, weil er sich da in ein laufendes Verfahren eingemischt habe. Chris, du hast da schon was zu vorbereitet, wie ich dich kenne. Ja, ich blende das hier auf jeden Fall gerade ein, wenn man nicht mal einblendet. Und ja, also ich glaube, es war die Bild-Zeitung eigentlich. Also ich hatte es zumindest meistens von der Bild-Zeitung irgendwie geteilt gekriegt. Ich wollte jetzt nur hier lieber nicht die Bild-Zeitung öffnen, deswegen habe ich nur auf die Zeit hier. Und hier wird vom Tagesspiegel geredet. Also, das war alles Mögliche, ist auch so ein bisschen undurchsichtig, weil ich hatte zuerst gelesen, dass es nämlich hier um diese andere Sache ging, nämlich. Vermerkt der Bundesanwaltschaft belastet Maas im Zusammenhang mit der Netzpolitik, Sache. Das war ja quasi so, dass es da eine Ermittlung gab wegen Landesverrat. Und der Hintergrund war halt, dass man den Leuten von netzpolitik.org vorgeworfen hat, sie hätten höchstwahrscheinlich Sachen halt veröffentlicht, die sie nicht veröffentlichen sollten, weil die halt, ja, geheim irgendwie eingestuft waren oder irgendwie eine Gefahr darstellen. Irgendwie so. Da wurde ein Gutachter auf jeden Fall angeheuert, der das wohl feststellen sollte, ob es da irgendwas daran gab, was dazu beanstanden ist. Und da soll wohl der Maas diesem Gutachter dann klar gemacht haben, da stand da, glaube ich, irgendwo drin. Er habe die Erstellung des Gutachtens sofort zu stoppen und den Gutachtenauftrag zurückzunehmen. Genau. Das ist nämlich die Sache quasi, was ich zuerst dachte. Und dann hieß es dann hier plötzlich, es ging um diese Gina-Lisa-Sache, wo ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht daran erinnern kann, dass jetzt Heiko Maas da irgendwie Einfluss genommen hätte. Also was wir ja mitgekriegt haben, war, dass aus dem Familienministerium da auf jeden Fall auch ein Tweet von Frau Schwesig direkt irgendwie gekommen ist mit Team Gina Lisa und so weiter und so fort. Von der Familie Und was kam. aber von Heiko Maas jetzt direkt nichts. Ich habe das gerade eben nochmal gegoogelt, da ist dieses hierbei hervorgekommen, Justizminister Maas macht Druck, aber hier geht es jetzt eigentlich nur um diese Sexualstrafrechtsreform. Und ich kann mir beim besten Willen nicht, also auch wenn ich es mir wünschen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die CDU da jetzt plötzlich Zweifel an dieser Sexualstrafrechtsreform hat, zumal das ja einstimmig durchgegangen ist und ja, sich ja auch Herr Tauber damit gebrüstet hat, dass die CDU das jetzt mit auf den Weg gebracht hat, diese Reform. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig. Ich bin mal gespannt, wie die Sache weitergeht. Also mein Gefühl ist eigentlich, dass das wahrscheinlich dann im Sand verlaufen wird, so nach dem Motto, ach so, hat er ja eigentlich nichts gemacht mit Gina Lisa. Das Einzige, was halt eben sein kann, ist, dass er über diese Netzpolitik-Sache stolpert. Und das glaube ich dann schon eher. Das ist ja auch eindeutig die schlimmere Sache. Also jetzt nicht, dass ich eine Äußerung zu einem laufenden Verfahren gutheiße, aber ein laufendes Verfahren so zu beeinflussen und zu sagen, hier, das würgen wir jetzt mal ab, das finde ich doch sehr, sehr merkwürdig. Ne? Ja, wo kommen wir dann hin, wenn Minister anfangen, irgendwie politische Entscheidungen zu treffen und dadurch die Justiz zu beeinflussen? Ich habe es ja auch schon öfter mal im Stream gesagt, dafür haben wir Gewaltenteilung, damit eben das nicht passiert. Ja, das zum einen. Und zum anderen muss man halt auch wissen, dass diese, das muss man wissen, dass diese Netzpolitik.org natürlich auch kein objektives, unparteiisches Organ irgendwie ist, sondern der Chef von denen sitzt ja auch in diesem Medienrat Berlin-Brandenburg. Und das ist ja auch ein politisches Gremium. Ich weiß nicht, wie er da drin gelandet ist, aber Berlin ist ja schon ewig auch SPD regiert. Von daher, ja, also bin ich mir auch nicht so sicher, ob das alles so ja, ohne irgendwelche Verstrickungen, ohne irgendwelche Korruption und so abläuft. So, also das ist ja schon irgendwo drin in diesem ganzen Politikbetrieb da. Und ja, also auf der anderen Seite, man weiß noch nicht, ob diese Landesverratsgeschichte nicht einfach nur irgendwie ist, um sich unliebsame Presse damit vom Leibe zu halten. Aber auf der anderen Seite, dann kann das doch auch seinen Gang gehen und dann muss man halt schauen, was aus der Nummer dann wird, ne? Was ein Gutachter dann dazu irgendwie sagt und wie das dann hinterher zu bewerten ist, weil das Gutachten ist ja auch noch kein Richterspruch. Das ist ja erstmal ein Gutachten. Und ja, also alles nicht so ganz koscher auf jeden Fall, die ganze Nummer. Das Ding ist halt, dass ein Politiker sich dafür einsetzen kann, dass ein Rechtsrahmen geschaffen wird, unter dem alle gleich behandelt werden, aber er nicht manchmal ein größeres Auge drauf werfen kann, wenn irgendwer mit dem Gesetz in Konflikt kommt und er meint, ah, die hatten das jetzt nicht verdient. Also, weißt du, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Maas ist halt irgendwie so ein Trainwreck, der auch regelmäßig versucht, das Grundgesetz zu untergraben mit der No-Hate-Speech-Kampagne. Das ist eigentlich Rechtsbeugung, mehr ist es nicht. Das ist ekelhaft, das Grundgesetz so mit Füßen zu treten. Ja, das ist die Sache mit den NGOs, da hatten wir ja auch noch, das liegt doch hier schon irgendwo. Ich denke mal, dass, bevor wir nur zu einem anderen Thema gehen, ich halte das auch für Wahlkampfgetöse schon. Ja. Also Absetzen vom Koalitionspartner und solche Sachen. Die CDU will einfach nur versuchen, Punkte zu sammeln für 2017, glaube ich. Ja. Hier der Artikel von Telepolis. Telepolis ist, finde ich persönlich, eigentlich ein ganz gutes Outlet. Du hast da viele verschiedene Meinungen. Du hast einen Pro-Flüchtlingsartikel neben dem Artikel, der sagt, der Sozialstaat kann nicht für die neu hinzugekommenen auch gelten. Also ich mag die eigentlich, weil sie einfach sehr divers sind mit dem, was sie vortragen, sozusagen. Und hier in dem Artikel, das fand ich eigentlich ganz lustig, ich weiß jetzt nichts mehr Genaueres über den Peter Mühlbauer als Person, aber der Artikel liest sich fast wie einer von unseren Streams, halt nur irgendwie kürzer gemacht, Witze weggelassen und mehr auf Quellen geachtet, ein bisschen schöner formuliert, wie man jetzt das vielleicht daher sprechen würde. Aber im Grunde geht das. Ja, also im Grunde geht der Artikel halt drauf ein, dass es, ja, es ist Rechtsbeugung, es ist über einen Umweg politische Ziele umsetzen. Das hatte man ja bei der No-Hate-Speech-Kampagne und mit dem Verbot von sexistischer Werbung, was ja im Zuge von Köln auch gefordert worden ist, da ja die Flüchtlinge das dort gemacht haben, die aus den Maghreb-Staaten kamen, weil sie die Rotkäppchen-Sekt-Werbung gesehen haben, das ist die Logik dahinter. Und weil man sich das nicht vorstellen kann, dass so ein Schwachsinn überhaupt irgendwo im Bundestag durchkommt, will jetzt irgendwie der Maas jetzt das dann auch wieder so Taskforce-mäßig mit einem von den NGOs umsetzen. Und da ist natürlich unsere AA-Stiftung auch mal wieder vertreten. Und im Grunde, es ist einfach nur ekelhaft. Das ist die Umgehung vom Grundgesetz. Du möchtest dann irgendwelche Zensurmaßnahmen in die Welt reinsetzen, die einfach nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, und dann tust du so eine NGO, so einen Watchdog machen, der dann auf die Leute eindrischt, wenn sie irgendwas machen, was dir nicht passt. Also das ist eigentlich unter aller Sau. Also die Rotkäppchen-Sekt-Werbung, wo eine Frau einen Sekt trägt, also hinterm Rücken trägt und ein Cocktailkleid anhat, das ist eins von den Beispielen, wo Frauen objektifiziert werden. Also wow. Nicht irgendwie Maxdome-Werbung, wo es heißt, scheiß Männer, schau Maxdome, wir haben die besten Liebesfilme. Also ich will theoretisch, dass beide Werbung da bleiben können, dass man auch mit einem Stereotyp oder mit Sexiness Werbung machen kann. Aber wenn hier der Herr Maas sich anmaßt, das Grundgesetz zu umgehen. Es ist einfach nur, keine Ahnung, da würde ich auf den Boden spucken oder so. Also, weil es einfach nur ekelhaft ist. Ekelhafter geht's nicht mehr. Der Auto benutzt hier sogar das Wort SJW. Ja, voll geil. Also ohne Spaß, ich habe, als ich den Artikel gelesen hatte, hat sich angehört wie einer von unseren Streams. Ohne jetzt hier uns selber anmachen zu wollen. Die Neue Züricher Zeitung, die sind ja, waren ja auch schon häufiger dabei. Wie haben wir die immer genannt? Das Westfernsehen, das neue Westfernsehen oder so. Ja. Ja, das war ein schöner Artikel. Also, wurde der Rotkäppchen-Sekt die Werbung als ein Beispiel genannt? Ja. Ach Gott, Mann, das ist so eine kreative und gute Werbung. Und hier schreibt dann noch über Donald von so. Ja. Ja. Das ist echt so, der Mann weiß Bescheid. Ja. Aber mich hat es echt gefreut. Und wie gesagt, Telepolis, wenn du relativ unabhängig informiert sein möchtest, das ist ein bisschen linkslastiger generell, aber die haben, die versuchen verschiedene Meinungen zu Wort kommen lassen. Die hatten bei Charlie Hebdo, hatten sie einmal, why I'm Charlie Hebdo und why I'm not Charlie Hebdo, also dieses I stand with Hebdo Ding. Dann hatten sie einmal einen Artikel, warum jetzt jeder dahinter stehen sollte und einmal einen Artikel, warum niemand dahinter stehen sollte, was ich cool fand. Da hast du noch so das Gefühl, dass die dich zum Denken anregen wollen würden. So. Ja. Zumindest. Stichwort sexistische Computerspiele. Ach Gott, jetzt kommt der Download. Ja, was gibt's jetzt noch groß zu sagen? Das ist ja jetzt irgendwie das Dead or Alive Extreme. Gibt es ja jetzt in der VR-Version, wo man dann auch irgendwie mit diesem Stick da irgendwie die Frauen berühren kann, also quasi ja halt eben damit interagieren kann mit dieser Repräsentation. Und ja, es hat natürlich die üblichen Verdächtigen getriggert, zum Beispiel auch hier unser Dom Shot, der das hier als Belästigungssimulation bezeichnet. Der Mann weiß aber schon, dass Pornografie existiert. Ja. Ja, aber das ist ja dann keine Belästigungssimulation, weil da kannst du jetzt Leute anpacken und das ist dann halt Belästigung. Aber ich pack doch gar niemanden an, sondern ich stupse aus Dreiecken geformte virtuelle Figuren an. Ja, das ist Belästigung. Das ist Cyberrape, du Misogynist. Du musst dir einfach mal vorstellen, wie sich diese Pixel dann fühlen. Du übst das einfach damit. Und sobald du dann rausgehst in die reale Welt, wirst du auch nur Frauen anstupsen. Schau mal, Mars, du bist mit deiner Objektifizierung so weit, dass es dir schon gar nicht mehr auffällt, dass diese Pixel echte Menschen aus Fleisch und Blut sind. Die Frage, die man sich stellen muss, ist halt, womit stupst du sie an? Ja. Weiß ich nicht. Also hat er so einen Stock oder einen Selfie-Stick oder benutzt er irgendwie was anderes? Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, es ist Domshot. Ja. Der Mann, der bei einer Folge, wie hieß die Serie? Bojack Horseman ein Trauma gekriegt hat und arbeitsunfähig geworden ist. Also. Ja, auf jeden Fall redet er hier mit dem Rainer Schauder, der ihn nochmal darauf hinweist, dass das Killerspielargument in grün ist, was ja auch absolut richtig ist. Gewalt ist eine völlig andere Kategorie, beide mit derselben Argumentation zu bearbeiten, ist oberflächlich und falsch. Punkt, ja, ist so. Ja, das tut er doch genauso. Ich meine, das ist genau, so. Das ist auch genau die gleiche Scheiße eigentlich, die der Dingenskirchen da auch meinte hier. Wie heißt er nochmal, unser Lieblings-SWR-Redakteur? Hebmeier, nee. Genau. Das wäre ja ganz anders. Ich spreche ja, nicht von schwerwiegender Böser, sondern von anders. Ja, anders, ne? Das erinnert mich irgendwie an diese Studie, wo man verglichen hat, inwieweit Online-Pornos verfügbar sind in den USA, in den verschiedenen Bundesstaaten und wie weit sozusagen Pornokinos verbreitet waren und dass man eine Korrelation gesehen hat mit der Verbreitung von Breitband-Internetanschlüssen und von Pornokinos und einer Vergewaltigungsrate, die runtergegangen ist. Deswegen hat mich das auch wahnsinnig gefreut, als ich in Bezug auf Indien, auf diese Gruppenvergewaltigung dann gesehen habe, dass sie dann einen IP-Filter für Porno-Seiten eingeführt haben, weil das ja dazu führt, dass man vergewaltigt. Du bist ein krankes Schwein, du. Ja. Weil, wie kann man sich darüber freuen, dass irgendjemandem das Porno verboten wird? Ja, aber weißt du, die Politiker, die machen dann irgendwie so eine Symbolpolitik, aber tun sich halt auch nicht annähernd irgendwie mit der Materie auseinandersetzen. Weißt du, nicht mal annähernd. War das in Indien auch nach diesen Vergewaltigungsvorfällen passiert? Ja, das ist nach den Vergewaltigungsvorfällen passiert. Okay. Wo sie sich auch noch stolz drüber mokiert haben, dass im indischen Gesetz Vergewaltigung nur passieren kann, also unter Rechts, im Recht, wenn es eine Frau betrifft. Weißt du, das Mann wirst du zwar auch vergewaltigt, bist aber nicht vergewaltigt nach dem Recht. Also du kannst kein Opfer sein. Also, finde ich wunderbar. So kommt die Menschheit voran. Nur so. Ja, es gibt noch ein paar andere Methoden, wie man Vergewaltigung verhindern kann. Also man kann ja schon früh anfangen und erstmal nach der Kellogg's-Methode gehen und die früh beschneiden. Und dann ist es generell weniger Nervenzellen da unten und deswegen geht es dann auch nicht so los. Ja, eigentlich sollten wir Eunuchen auch einführen. Das wäre eigentlich ganz gut. Dann würde die Rape Culture endlich abebben. Ja, die sollen alle mit 12 ihr Sperma abgeben oder mit 13 und dann damit Schluss gemacht. Ja, genau. Weißt du, muss noch einen Intelligenztest vorher machen, weißt du? Und dann wirst du nicht zu einem Eunuchen, wenn der Gencode passt oder so. Nee, Quatsch, aber keine Ahnung, mit Indien, das ist halt auch so eine Sache. Wir haben unsere Feministinnen in Deutschland, die sich einen Dreck um Leute scheren, die tatsächlich leiden und wirkliche Probleme haben. Aber fucking sexistische Werbung ist wichtig und fucking Videospiele sind wichtig. Aber in Indien, wo du, keine Ahnung, wo du 8-9-jährige Mädchen und Buben kaufen kannst für so umgerechnet 50 Euro, das ist nicht wichtig. Darum braucht sich niemand kümmern. Aber in Deutschland Werbung verbieten. Mein Arsch, ohne Spaß. Scheiß Speaker. Ja, aber scheinbar sind Kommentarbereiche immer noch die anstrengende Realität. Was auch mal zu scheiße bedeuten soll. Ja, so der übliche Kack. Deswegen, ich finde auch nicht so überflüssig wie dieses ganze Gerede darüber, wie sich Leute im Internet unterhalten und ob das nicht alles irgendwie verkehrt ist und nicht zielführend und so. So ein Bullshit immer. Das läuft immer darauf hinaus, so nach dem Motto, ja, die haben aber nicht dieselbe Meinung wie ich. Ja. Und das kann doch nicht, das kann doch zu nichts führen. Ja, es gibt erste Hochrechnungen, heißt, aus beiden großen öffentlich-rechtlichen unterscheiden sich kaum. Ich lese mal die ARD kurz vor, damit wir auf einem Stand sind. SPD 30,4. CDU 19,2, Linke 12,6, Grüne 5,0, NPD 3,3 und damit raus aus dem Landtag, FDP, Christus tut mir leid, 2,9 und die AfD bei 21%, die anderen 5,6. Also sieht nach großer Koalition aus in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz was Neues. Wer kommt dann alles rein? AfD, CDU, SPD und Grüne oder was? Und Linke. Und Linke. Können die anderen sich alle zusammentun? Also es reicht, so wie es aussieht, von der Sitzverteilung her reicht es für eine Mehrheit von einer großen Koalition. Auf eine normale große, okay. Mhm. Ja, aber wenn sie doch denn wollen. Ja, natürlich wollen die das, weil alles andere, die würden sogar wahrscheinlich SPD, CDU, Grüne regieren, wenn sie nur die AfD weghalten könnten. Also mit das ist ja die Sache, ne? Die AfD, selbst wenn die jetzt bei der Bundestagswahl nicht groß reißen, die kriegen trotzdem ihre Sitze da mit ihnen. Oder? Nee, Quatsch. Das kriegen sie ja nur, wenn sie Chef sind. Ach, Wahl zurück. Ja. Das mal so als kurzen Zwischeneinwurf zum Thema Wahlen. Es gab noch einen ganz interessanten Dings zur Wählerwanderung und die sagt, dass die AfD praktisch von allen Parteien gewonnen hat. Von allen. Durch die Bank. CDU, SPD, Grüne, Linke. Ja klar, weil alle anderen Scheiße bauen. Aber das erinnert mich doch was. Wir hatten doch bei der letzten Bundestagswahl, hatte die CDU doch auch nur 33% oder so. Und da hat doch Merkel gesagt, das Volk hat entschieden. Nur, weil letzten Bundestag war die CDU fast die absolute Mehrheit. Stimmt, scheiße. Aber es war nicht die absolute Mehrheit. Nee, es war nicht die absolute Mehrheit, aber. Wo hat sie denn das gesagt, verdammt nochmal? Ach, dass Merkel sagt viel, wenn der Tag lang ist. Wenn alle schreien und brüllen und wütend vor der Merkel stehen, dreht die sich um und sagt, die stehen alle hinter mir. Ach nee, sie hatten, ich glaube, ich hatte das umgerechnet von den, wenn man alle Stimmen reinrechnete, auch ungültig und so weiter, dann waren das effektiv, und die Parteien, die halt nichts gekriegt haben, dann waren es irgendwie effektiv 33%. Nichtwählern oder wie? Nee, nicht Wähler, sondern was weiß ich, FDP war ja nicht drin, was weiß ich, Graue Panther, ungültig Wähler sind, werden ja immer mehr und so weiter. Und wenn man den ganzen Kram, also wenn man es pur auf die Stimmanzahl gerechnet hat, da hatten sie nur 33. Aber ich könnte mich auch irren, ist jetzt schon ein Weilchen her. Nee, das kann schon gut sein, weil das macht ja schon einiges aus. Ne? Das sind ja schon, also bei Bundestagswahlen, ne? Da sind das ja auch riesige Zahlen sowieso, ne? Also. Ja. So ein Wahlkreis, der hat ja irgendwie 200.000 oder so Leute da drin. Ja, und das war dann hier nochmal mit dem Rainer-Siegel-Spruch hier zu dem gleichen Spiel. Und da sagt der Herr Schauder hier, ich bin enttäuscht, dass dann so ignoranter Blutlehrer-Nonsens in meiner Timeline landet. Normalerweise kann ich dieses sich darüber aufregen, dass Sachen in die Timeline gespült werden, ehrlich gesagt nur von Feministen. Aber ich glaube, an der Stelle hätte es mich auch aufgeregt. Und ja, dann sagt er hier, ist kein Argument, keine Satire, nicht mehr witzig, sondern Anfeindung, Pauschalisierung und Strohmänner, dazu kann ich auch nur sagen. Stimmt. Moment mal, was schreibt der Siegel da? Leave Goyims alone? Ja, das war mein Groß. Aber sie haben aber verschrieben. Ich glaube auch, oh mein Gott, für Feminazi. Aber er zitiert ja hier, er zitiert wahrscheinlich die anderen Leute. Gamergruber, oder wie sie heißen. Angeblich. Und da unten ein Shoutout an Sally. Ja, keine Ahnung, die Feministinnen, die sind halt da irgendwie so. Das ist wie, wenn es Schokolade gibt und die sagen, ja, du bist moralisch fragwürdig, wenn du keine Rosinen in der Schokolade haben möchtest. Ja, denkst du so, Leute. Können wir nicht vielleicht einfach verschiedene Schokoladenarten produzieren und jeder nimmt das, was er toll findet? Oder du nimmst die Schokolade, ich nehme die Rosinen. Habt ihr das mit Lena Dunham mitgekriegt? Die hat irgendwie die Woche ein Interview mit Amy Schumer veröffentlicht. Und da drin hat sie sich beschwert, dass sie bei irgendeiner Award-Veranstaltung neben irgendeinem Basketballer gesessen hat. Der Footballspieler, der hat sie so ganz komisch angeguckt, als ob sie ein Tier wäre oder ein Kind. Der hat sich gar nicht für sie interessiert. Das war ganz schrecklich. Das ist so ähnlich wie mit der Schokolade. Wenn du Lena Dunham nicht magst, dann bist du ein fieser, abgefuckter Sexist. Das könnte nicht dran liegen, dass sie irgendwie halt so überhaupt nicht optisch attraktiv ist, sondern. Ey, ich glaube, mit der ersten. Bekannt, verrückt. Die erste Möglichkeit war schon die korrekte. Ja. Ja, komm, da macht er, da tut dich dann jemand nicht anstarren, nicht mit dir reden und dann ist das eine Form von Belästigung oder was. Weißt du, es ist halt so. Hauptsache, ich bin wichtig, weil ich mir Sachen einbilde und meine wahnhafte Fantasie in die Öffentlichkeit hinaus posaune. Weißt du? Eine schöne Fußnote dazu ist dann wiederum, dass sich unsere hier allseits beliebte Laser-Uschi auch dazu geäußert hat, so sinngemäß gesagt hat, ja, ach, es wäre mir lieb, wenn Lena Dunham jemanden hätte, der ihr mal so die Hälfte von den Sachen, wo es nur um sie geht, aus ihren Artikeln streicht. Da musste ich dann doch ein bisschen grinsen, weil typisch Social Justice Warrior zerfleischt am liebsten Social Justice Warrior und gerade, dass jemand aus dieser Narzissten-Ecke überhaupt davon spricht, dass Leute mal mehr irgendwie übers Thema und weniger über sich schreiben sollten, ist eigentlich schon ein Treppenwitz an sich. Das finde ich auf jeden Fall ja auch lustig, dass er hier meint, nur weil du angesichts der Kritik nicht ins SJW-Geheul einstimmst, heißt nicht, dass es nicht existiert. So viel nach dem Motto, ja, okay, ich habe zwar gerade behauptet, alle Leute, die das anzweifeln, was ich sage, sind Idioten, aber nur weil du kein Idiot bist, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem alle Idioten sind. So nach dem Motto. Ist halt der Herr Siegel von Videogames Tourism at AT. Wer sich da mal umschaut, wird sehen, dass er auch so einer der Hardcore-Vertreter des New Games Journalism ist. Möglichst keinen Spaß mit Spielen haben, möglichst nur die soziale Relevanz diskutieren. Und so. Aber hast du ja bei seinem letzten Tweet aus der Chain gesehen, ne? Das war ja alles nur ein Scherz, ne? Das war das typische I'm retarded, fuck off retard, I was only pretending. Das Ding ist halt, warum sollte ich ein ernstes Spiel spielen? Kann ich da nicht vielleicht 4 Stunden lang ins Sachbuch lesen und danach informiert sein, wirklich über das Thema? Oder habe ich dann so 12 Soundbites von Ideen aus einem Narrativ, wie man mit einem sozialen Problem umgehen soll? Weißt du, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber ja. Habt ihr schon gewusst, der beste Journalismus ist heute besser denn je. Nachdem die ganzen Zeitungen Jahr für Jahr eine geringere Auflage haben und Zeitungen reihenweise schließen müssen und sich wirklich einfach das große Zeitungssterben breit macht, weil zum Beispiel so eine Plattform wie Twitter auch sozusagen den Nachrichtenstrom, der früher durch die News Agencies, durch die Nachrichtenagentur durchgegangen ist, irgendwo überflüssig macht und die sozusagen ihr Hegemonialanspruch auf den Nachrichtenfluss aufgegeben haben oder aufgeben mussten durch die technischen Erneuerungen. Und dadurch haben sie auch weniger Geld, können weniger ordentliche Journalisten einstellen. Die ganzen Meinungspieces, die wir lesen, ist es halt auch einfach nur um Kosten zu sparen, macht man keinen tatsächlichen Journalismus, sondern sagen, das ist meine Meinung dazu und deswegen soll jetzt der Journalismus, den wir heute haben, der beste sein oder was. Also. Nee, doch. ich glaube schon, dass es verdammt guten Journalismus heute gibt, aber nicht bei der Süddeutschen. Nein. Ja, da werden ja auch die Neuen mit dran gezüchtet, ne? Also kann ich ja nur nochmal, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, die Süddeutsche Zeitung ist ja im gleichen Haus wie die Deutsche Journalistenschule München. Ich finde das schon toll, wie das hier überhaupt anfängt, dieser ganze Kram hier mit die britischen Medien stehen überwiegend politisch rechts. Also das mag ja vielleicht sogar stimmen, aber das direkt als Grund für den Brexit sozusagen ranzuziehen, so nach dem Motto, ja, die wurden ja alle nur verarscht von der britischen Presse. Keine Ahnung, also dafür gibt es dann glaube ich doch noch zu viele Sargons und so da in England, die aus irgendwelchen anderen Gründen das meinen, dass das eine gute Idee wäre und nicht, weil sie irgendwie politisch jetzt so rechts wären. Das würde ja vor allem auch bedeuten, dass wir in Deutschland auch eine extrem rechte Presse haben. Wo sollen die 21% für die AfD denn sonst herkommen? Das glauben die ja auch wahrscheinlich auch noch. Ja, aber nee, bleib nochmal oben. Ich finde den, also na, der erste, die erste Antwort quasi, oder nee, die zweite ist das, da ist es. Ich finde das toll, ernsthaft. Die britischen Medien stehen politisch überwiegend rechts. Die meisten Zeitungen waren für den Brexit. Deshalb kam das nicht überraschend. Für wen kam das bitte nicht überraschend? Alle waren verdammt nochmal dermaßen verrückte Hühner in den Medien, weil, ja, ach du Scheiße, es ist wirklich passiert. Aber natürlich im Nachhinein, das hat uns natürlich nicht im geringsten überrascht. Wir hätten vielleicht mal einen Artikel drüber schreiben müssen, dass das passieren wird, aber... Die Leute sind ja sowieso eigentlich alte Männer und weiß. Also hat es uns auch nicht überrascht, ja. Ey, und dann halt, ja, hier wird die Agenda für die anderen. Das ist natürlich auch geil, ne? Die sehen schon, okay, in den Medien gibt es Agendas, aber sie sehen sie natürlich nicht bei sich selbst. Wo siehst du das mit der Agenda für die anderen? Hier, trotz aller digitalen Informationsmöglichkeiten setzen die Zeitungen hier immer noch die Agenda für die anderen Medien, insbesondere für das Fernsehen. Aus diesem Grund hatten es auch Politiker schwer, die für den Verbleib in der EU geworben haben. Aber die armen Schweine. Maul halten, ohne Spaß. Aus diesem Grund hatten es auch GEMA-Geta schwer. nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich bin persönlich selber eher pro EU eingestellt, aber... Dass pro-EU es in der Presse schwer hatte, wollt ihr mich verarschen? Also fickt euch, ohne Spaß. Das ist Grütze von vorne bis hinten. Ich wette mit euch, wenn sich irgendwelche Wissenschaftler hinhocken und tatsächlich die Artikel analysieren, wird ein Pro-Bias für EU gefunden werden. Da bin ich mir sehr sicher. Also ich wäre sehr überrascht, wenn das nicht so wäre. Also sorry. Ja, also in England ist es schwer zu interpretieren, wenn man die Presse da halt nicht lesen kann. Also es gibt halt schon wegen diesen ganzen Rupert Murdoch-Geschichten gibt da jede Menge Blätter, die halt irgendwie da seinen politischen Rahmen irgendwie entsprechen bei allen Themen, ne? Aber ich sag's mal so, alleine schon dadurch, dass die ja eigentlich auch alle hinter dem Cameron immer hinterher gewesen sind und der ja auf der anderen Seite, also den eigentlich gut fanden und der ja auf der anderen Seite ja auch für den Verblieb in der EU gewesen ist, bin ich mir eigentlich nicht so sicher, dass jetzt die Medien da so viel gegen die EU gemacht haben, also jetzt mehrheitlich. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die das aber auch nicht wissen, das ist wieder nur so. Ja, wenn du da keine richtige Studie zitieren kannst, die wirklich die Artikel auswertet, was ja hin und wieder hier und dort gemacht wird, wurde ja in Deutschland mit der Flüchtlingskrise auch gemacht, wo man Pro-Refugee-Bias gefunden hat, also einen heftigen. Wenn du nicht so eine Quelle ranziehen kannst, ist eigentlich im Grunde auch die Vermutung oder die Anmaßung, das einschätzen zu können, irgendwo auch ein bisschen schwachsinnig. Da falle ich natürlich auch rein mit meinem eher Pro-Ding, aber das ist halt so, wie ich sehe, keine Ahnung. Also ich, sagen wir es mal so, zu der Zeit sind ja viele Artikel bei uns so in der Twitter-Sphäre rumgeschwemmt und bei, also für mich sah das eher aus wie ein stark umkämpftes Feld, so meinungsmäßig. Und ja, also artikelmäßig eher in Richtung Remainer, ehrlich gesagt. Ja. Fast alles, was ich gesehen habe. Aber na gut, man weiß halt nicht, wie die... Der redet ja über die Tageszeitungen, also über die, was weiß ich, die Picture oder wie heißt das dann im englischen Raum? Ja, da, ich ja, Tageszeitung. Und auch die Lokalzeitung sind ja dann auch nochmal was. Daily sowas. Planet. Ja. Refugees, Threat or Menace. Sollten Medien stärker mit dem Publikum in Kontakt treten? Weiß ich nicht. Geil. Also weiß ich wirklich nicht. Wenn ich jemanden zum Reden brauche, gehe ich in eine Bar oder klingt mich bei den Weltraumaffen ein. Also ich weiß auch nicht. Ja. Ich muss mit meinen Journalisten nicht unbedingt reden. Die am lautesten sind repräsentieren höchstwahrscheinlich nicht die Mehrheit der Leser oder gar der Bevölkerung. Ja, denkst du dir wahrscheinlich, weil sie nicht dem entsprechen, was in dem Artikel drin steht. Wenn man Debatten da Online-Artikel zulässt, müssen die auch sehr gut moderiert sein, damit das andere Leser nicht abschreckt. Von abschreckt, vom Lesen eurer Artikel weiterhin, oder was? Naja, aber das ist halt genau der Punkt. In den Kommentaren werden die korrigiert und das mögen sie nicht. Ja. Deswegen, für mich ist, wenn ich einen Artikel sehe und darunter ist keine Kommentarspalte, lese ich den Artikel nicht. Ich auch nicht. Es ist, so, jetzt, das wollte ich nicht mehr lesen. Weil ja, Pech gehabt. Hole ich mir halt die Informationen über was in Deutschland angeht bei ausländischen Medien. Geht auch mittlerweile. Das Lustige ist ja, dass wir in Deutschland auch einen pro-grün, pro-linkslastigen Bias haben, sozusagen in den Medien. Also das ist auch kein Geheimnis. Dazu gibt es auch wirklich seriöse Studien, die das wirklich den Bias belegen. Ja. Ich muss da halt auch sagen, liebe Journalisten, schaut euch doch einfach mal euer Durchschnittsankommen von eurer Berufsklasse an und dann schaut mal, ob ihr denn tatsächlich noch mit der Lebenswirklichkeit vom überwiegenden Teil der Bevölkerung irgendwas zu tun habt. Ob ihr euch wirklich vielleicht in jemanden reindenken kann, der gerade von der Mittelschicht, die, wo war es nochmal, bei 912 Euro anfängt, also 912, vielleicht verdient jetzt 850, ob ihr euch in so eine Person überhaupt reindenken könnt. Also ganz ehrlich, die könnt ihr nicht richtig repräsentieren. Die ARD hat gerade einen Kommentar laufen auf der Tagesschau-Seite, da ist die Titelzeile: Merkel mutet uns viel zu und das ist gut so. Das ist auch so eine Aussage, die kann nur aus einem besser verdienenden Haushalt kommen halt, weil die müssen sich einfach keine Sorgen machen, ja, die sind Studienrat, das wird der Flüchtling so schnell nicht, die haben ein eigenes Häuschen oder zwei, ja. Für die ist das alles kein Problem, aber ja, die gehen auch nicht in ihre Sozialbauviertel und gucken, wie es da aussieht. Das ist denen scheißegal. Hauptsache, sie können mit Virtue Signaling und solchen Sprüchen wie, das ist gut, dass die Frau Merkel uns so viel zumutet, daran können wir wachsen. Nee, vor allem, das ist ja ein Wink auf den Wovereit-Kommentar. Ne? Also direkt wieder mit LGBT ins Boot holen. Ne? Wir sind alle eins. Auf jeden Fall. Unity. Außer den bösen, besorgten Bürgern und den Kartoffeln und den Rechten und den Rechtsextremen und den Leuten, die... Ach, fuck. Ja, aber ernsthaft, was geht denn so zeitungsmäßig eher in die, also jetzt amerikanisch-rechte Ecke? Also was die weiß ich? Taz war halt jahrzehntelang eine Bastion der konservativen Meinung, aber das ist ja auch aufgeweicht. Da merkt man also, ja gar nichts mehr von. Die sind ja schon, also klar, jetzt ist das merkt man. Man merkt es daran, dass da Leute wie Don Alfonso halt noch schreiben. Ja, na gut, das stimmt. Aber halt, sonst würde mir im Moment, die Bild-Zeitung ist ja eher so ein Fähnchen im Wind, die war ja früher auch eher stramm konservativ. Ja, mittlerweile ist halt purer Populismus, ne? Was heißt mittlerweile? Bild-Zeitung war das doch schon immer so ein bisschen. Ja, aber die machen ja auch ganz gerne mal eine 180-Grad-Drehung. Ja, das stimmt schon auch. So, Kontroverse verkauft sich halt auch gut. Also. So Guardian-mäßig, ne? Ja, aber das Ding ist halt, wenn du einfach Zeitung, also keine Zeitung hast, die einen Teil von deiner Bevölkerung repräsentieren, kann es auf lange Zeit nicht gut sein. Ob das jetzt konservativ ist oder keine Ahnung, libertär links, du brauchst für die verschiedenen Stimmen innerhalb deiner Bevölkerung, brauchst du halt auch irgendwo ein Outlet, mit dem sich die Leute Gehör machen können. Also, nein, du siehst das falsch. Du musst das verhindern, dass diese Leute sich zu Gehör bringen können. Und wenn du das nicht über Sachen wie Zeitungen und so schaffst, dann musst du halt auch auf Twitter und Facebook sehen, dass du nicht strafrechtlich relevante Inhalte trotzdem irgendwie da rauskriegst. Sonst sagen die Leute am Ende noch, was sie wollen. Und wo kommen wir da hin, wenn wir hier Meinungsfreiheit haben, weißt du? Ohne Spaß. Nee, ja, bei Facebook. Mal türkische Zustände, ne, wo jeder sagen kann, was er will. Ne? Ja. Lupenreine Demokratie. Was soll das? Ich meine, bei Facebook haben sie ja auch die Trends, also Trending Topics, die sind ja nicht von Algorithmen berechnet, sondern Algorithmen schlagen die Themen vor und dann hattest du ja noch eine Redaktion, die dann die Themen sozusagen highlightet. Sie haben jetzt die komplette Redaktion entlassen, meinten aber, dass es vorher keinen Bias gab. Deswegen entlässt man jeden, der da gearbeitet hat. Und meint aber, es gab keinen Bias. Weißt du, linkslastig. Theoretisch würde ich mich ja freuen, linkslastigen ja. Bias. Aber keine Ahnung. Ich freue mich nicht, weil es nicht objektiv ist. Was heißt ein Bias auf Deutsch eigentlich? Ja, das habe ich auch schon häufiger gegoogelt. Das ist ein perfektes Wort, gibt es dafür eigentlich nicht. Sowas wie Voreingenommenheit oder Tendenziosität oder so. Ja. Beeinflussung. Ja, auf jeden Fall, diese Sache hier brauchen wir nicht lange drüber reden. Fand ich nur ganz interessant, dass das eigentlich auch so bei Mobile Geeks nirgendwo groß stand. Also ich habe es zumindest nur hier gelesen. Es gab bei den Apple-Geräten so einen Exploit, also der noch nicht bekannt war. Und es gab ein israelisches Sicherheitsunternehmen, was dafür quasi verkauft hat, diesen Exploit zu exploiten. Und besonders brisant in dieser ganzen Nummer war halt eben, dass da diverse Regime irgendwie dann da Kunden waren und das also so aufgeflogen ist, dass ein Aktivist, und das ist jetzt kein Aktivist für Gender Gleichberechtigung oder so, sondern halt jemand, der irgendwo in einem repressiven Land da irgendwie politische Veränderungen sich stark macht, das hat eben gemerkt hat, dass er da irgendwie eine E-Mail gekriegt hat und die mal irgendwie gegoogelt hat und so und sich da halt herausgestellt hat, dass das von dieser Firma da irgendwie gekommen ist und dass das halt dieser Exploit da irgendwie mit getriggert werden sollte, wenn er die geöffnet hätte. Und ja, das war halt die Story dahinter. Steht auch drin, ob Merkel bzw. Dobrindt auch schon zugeschlagen hat? Nee, steht nicht drin. Ja. Es geht dann nur um irgendwelche Pirate und so, die das da irgendwie kaufen. Hat Hillary Clinton die E-Mail geöffnet oder hat sie sie vorher gelöscht? So oder so, wir werden es nie erfahren. Ist eh alles auf Google. Das ist ja auch schon wieder das Ding mit dem linken Bias, ne? Also das merke ich ja gerade in dieser Clinton-Sanders und so weiter Geschichte, dass halt eben linker Bias auch bedeuten kann, dass ich jede Menge Scheiße irgendwie gefüttert kriege und mir gesagt wird, ich habe das jetzt zu schlucken, weil das links ist. Also nur mal alleine, wenn man sich jetzt vor Augen führt, wie die plötzlich alle, auch die Taz und so, jetzt auf WikiLeaks gemacht. Ja, als sie ja diese Videos veröffentlicht haben von irgendwelchen Anschlägen und diese Irakkrieg-Protokolle und dieses ganze Zeug, da waren das die Helden von den Linken. Und jetzt veröffentlichen sie Hillary Clinton Protokolle, wo man dann da halt eben merken kann, mit welchem Kalkül, mit welcher Machtorientiertheit da irgendwie gearbeitet wird. Und da heißt es dann plötzlich so, sie hätten ihre Werte verraten, also WikiLeaks jetzt, also das veröffentlichen. Das ist halt ekelhaft. Entweder WikiLeaks ist immer gut oder ist nie gut, keine Ahnung. Ja, oder aber, sie haben halt einfach nicht verstanden, was die Werte von WikiLeaks sind. Ja, das glaube ich mal eher, genau. Dass sie das nicht verstanden haben, ja. Da war ich auch kurz auf den Bill Mayer ziemlich sauer. Der hat Assange interviewt und dachte ich mir, alter Mayer, ich bin nur noch so auf den... sind schon auch gut, aber alter Schwede, da ist mir kurz der Hut hochgegangen. Also, ja. Kenne auch gar nicht mehr ab. Ja, okay, aber nicht zu sehr abschweifen. Apropos irgendwelche Leute, die sich als Links ausgeben und dann irgendwie sagen, so, hier müsst alle auf unserer Seite stehen, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Da gab es jetzt, das war eigentlich schon letzte Woche, aber wir haben es letzte Woche vergessen, darüber zu reden. Es gab hier so eine Sendung von MDR Kultur, die auch leider ich jetzt nicht mehr gefunden hatte. Also die Seite, wo die auf jeden Fall mal drauf veröffentlicht war, ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt hier noch diese Seite, ja, quasi aus dem Index vom MDR, also vom MDR vielmehr. Aber ich hätte es mir auch angehört und es war halt wieder nur so ein Verteidigungsding eigentlich. So nach dem Motto, das sind irgendwelche Leute und die haben die besucht und sind da einfach vorbeigegangen und tralala und Halligalli. Ja. Also wie wir das auch schon beim Tagesspiegel da damals gelesen hatten und so. Also nur das Ganze weiter zu hinterfragen und nur zu behaupten, dass halt eben alle möglichen Leute irgendwie dagegen die sind und was wohl angeblich deren Positionen dann irgendwie sind. Also, dass die halt Rechte sind. Und genau in dem gleichen Bereich kam hier der Artikel aus der New York, also der in der New York Times abgedruckt wurde, aber es ist ja von der Associated Press, was hier quasi auch über die Amadeo-Antonio-Stiftung ist und wo dann hier behauptet wird, dass also die AfD, Frau Beatrice von Storch und so gegen diese Stiftung sind und nicht mehr möchten, dass die bezuschusst werden und die werden dann hier halt als Far Right bezeichnet. Und okay, Moment mal, geh mal zum Titel. Ja. Okay, ist sie eine Aktivistin für Juden? Naja, nicht wirklich. Ja, dann, also, weil deswegen ist es vollkommen egal, dass die Jüdin ist. Oder? Ja, aber das wird ja unten noch viel besser, weil da behaupten sie ja, oder sagen sie ja auch nochmal ausdrücklich, von Storch, die Großenkelin hier, oder die Enkelin von Nazi-Deutschlands Finanzminister. Was das damit zu tun hat, weiß auch kein Mensch. Das ist reine, die arme Jüdin und die und deren Großvater war auch noch ein Nazi. Ja, das ist halt schon wieder purer Clickbait, ey. Also, oh, hier, Deutsche gegen Juden, nicht schon wieder, das hatten wir doch schon mal. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten es in der Schule. Das erinnert mich ein bisschen daran, wo die Antifa an blutigen Stacheldrahtzaun einem orthodoxen Juden in der Region Stuttgart vor die Haustür gestellt hat, weil der sich bei der AfD engagiert. Das ist irgendwie keine News wert oder so, aber hier, da ist die Antonio-Amadeo-Stiftung schützen wert. Entweder ihr packt alles in die News oder nichts. Also sorry. Identitären und so weiter und so fort. Ne? Stormed its office, bitte. Hallo? Ja. Ich glaube, die haben angeklopft und haben gefragt, ob sie Kahane sehen können, um mir den Preis zu geben. Und die das sind da nicht mit Springerstiefeln rein, sondern mit einer anderen Uniform. Ja, das haben sie natürlich auch nicht erwähnt. Also ich hatte es, ja, dann habe ich ja, aber ich hatte denen nämlich eine E-Mail geschickt hier an die AP und die mal gefragt, wer denn der Autor des Ganzen ist. Und hat mal so ein bisschen erklärt. Allerdings hatte ich da auch fälschlicherweise reingeschrieben, dass hier nicht erwähnt wurde, dass sie bei der Stasi war. Jetzt sehe ich gerade, das war ja Stasi hier doch drin. Okay. Ja, das habe ich dann wohl überlesen, aber so oder so, ne? Ja, es ist halt auch wieder nur so ein Ding zur Entschuldigung von dem ganzen Kram. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der Autor des Ganzen irgendjemand ist, der auch zu dieser ganzen Clique dazu gehört. Also entweder Amadeo-Antonio-Stiftung oder Neue Deutsche Medienmacher oder was auch immer von dem Kram. Könnte ja eine Politologin geschrieben haben. Hm. Na, morgens nach dem Feiern vielleicht. Ja, oder sowas. Oder irgendwer hat irgendwen angerufen und gesagt, hier, willst du irgendwie eine Story haben über Rechte? Ja. In Deutschland ist gerade dies, das, jenes. Deutsche, die Nazis kloppen, ey, Alter, hier, ne, mach gute Klicks. Naja, aber das ist halt das. Das ist Framing und Threat Narrative. Weil die Überschrift schon. Damit ist die ganze Story von diesem Artikel schon okay. Also der Brunnenvergiftung für die Diskussion. Weil hier deutsche Nationalisten, nationale Sozialisten, ne? Oh, es geht halt gar nicht, ne? Ach Gott. Aber hier nochmal ganz kurz zurück zu der Clinton-Sache, das mit dem jetzigen Partisanendenken. Das gibt eine echt interessante Parallele zwischen Clinton und einem anderen Politiker, der auch Clinton hieß, vor 20 Jahren, als die Monika Lewinsky-Sache abging. Weil da lief auch so Scheiß. Wenn man da angefangen hat, Clinton zu kritisieren, da war man raus. Aber da empfehle ich das Buch von Hitchens über die Sache. Der beschreibt das da halt, dass er hat bei ein paar Sachen, er hat Journalismus praktisch über die Sache betrieben und ich glaube eine Sache aufgedeckt und dann sogar ausgesagt gegen Clinton. Hat darüber nicht wenige Freunde verloren wohl. Und das ist halt, ich finde das interessant, dass sich das wieder bei Clinton wiederholt. Aber na gut, also ich spoilere nicht zu viel, das ist ein ganzes Kapitel von dem Buch, geht auch über Hillary Clinton. Okay. Das war No One Left to Lie To, heißt das. Ja, das ist hier, das ist nochmal dasselbe in grün, was wir gerade eingeblendet haben, was wir eben in diesem, von was der MDR gesagt hat und was auch dieser andere Artikel sagt. Hier ist es die landesweite Opferberatung, Beistand und Information für Betroffene rechter Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern. Würde mich nicht wundern, wenn die auch in irgendeiner Form am Amadeo-Antonio-Tropf hängen. Das wäre so ein typisches Projekt, was die auch bezuschussen. Ich habe da aber noch nichts gefunden. Wie viele antirechte Gewaltdinger gibt es eigentlich in Deutschland? Ich verliere den Überblick. Das ist, glaube ich, echt ganz schön krass, was es da alles gibt. Also jedes Bundesland muss ja mindestens irgendwie 10 von den Dingern haben, sonst bricht hier das Vierte Reich aus, glaube ich. Und da wird halt auch wieder alles ausgepackt von wegen, das sei antisemitisch motiviert, diese ganze Kritik an der Amadeo-Antonio-Stiftung und aus der rechten Ecke und Hetze und bla bla bla. Also es ist, ja, im Endeffekt hätten sie auch so eine Pressemitteilung schreiben können, die hätten dann alle von diesen Outlets verteilen können. Also es unterscheidet sich nicht voneinander wirklich, was die schreiben. Es sind immer böse Nazis, die die arme Annetta eigentlich nur, weil sie jüdischen Glaubens ist. Ja, die nehmen sich in dem Fall ja dann immer das, was gerade am höchsten steht in der Opferhierarchie, also den höchsten Begriff, und verwenden den, um ihn der Sache zu geben. Ne? Und dann irgendwie klarzustellen, okay, diese Person wird jetzt deswegen angegriffen. Wäre sie keine Jüdin, wäre sie halt möglicherweise als nächstes dann nur eine Frau. Und deswegen würde das heißen, okay, diese Kritik ist nur rassistisch. Entschuldigung, nur sexistisch anstatt antisemitisch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, aber das geht ja dann immer so weiter, immer mit einer mit immer einen kleinen Schritt zurück. Was weiß ich, es ist eine schwarze Lesbe. Dann ist es, das ist rassistisch gegen Schwarze. Dann ist es, oder noch besser, schwarze jüdische Lesbe. Ne? Fangen wir da an mit antisemitisch. Dann, wenn es eine normale schwarze Lesbe wäre, dann wäre das rassistisch gegen Schwarze und gegen Refugees. Ja. Wenn das eine normale Lesbe wäre, dann wäre das homophob. Wenn das nur eine Frau wäre, die heterosexuell ist, dann wäre das Frauenhass. Wäre das ein Mann, dann würde der angegriffen für das, was er eintritt, was nämlich weil er ist gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Frauenhass. Und deswegen ist das wieder antisemitisch, rassistisch und frauenhasserisch. Aber man kommt immer wieder, also am Ende macht es einen schönen Kreis und man ist wieder am Anfang. Es gab doch auch irgendwann mal so eine Trollfrage irgendwie an so eine Feministin, wo einer die irgendwie gefragt hat, wer schlimmer unterdrückt wird, die Juden oder die Frauen. Wo sie dann geantwortet hat mit die Frauen. Oh! Das ist schon eine Kirchenfrage, ne? Das ist schon hart. Also, weißt du, keine Ahnung. Aber diese Opferpolitik, das ist halt, es tut mir leid, ist dann der nächste Diktator, den man irgendwie in einem größeren Land sieht, dann eine Lesbe, die im Rollstuhl hat. Und die Presse tut sie nicht kritisieren, wenn sie, keine Ahnung, eine Spezialpolizei einführt, um Leute zu unterdrücken. Also ich finde es einfach ekelhaft ich finde es einfach nur ekelhaft, wenn du dich politisch engagierst und dann aufgrund deiner Identität Kritik einfach abgefedert wird. Ich finde es ekelhaft. Wenn du eine Stiftung hast, die bei der No-Hate-Speech-Kampagne indirekt mitwirkt, also sorry, es ist mir egal, was für eine Identität du hast. Es geht mir um, was deine Stiftung macht. Und nicht alles, was die Stiftung macht, ist scheiße, aber die No-Hate-Speech-Kampagne ist halt untergraben von Artikel 5 und da werde ich halt wütend, es tut mir leid. Also Artikel 5 habe ich halt gern, generell Grundgesetz habe ich auch sehr gern. Also die Schönberger Meinungsgesetze. Das ist ein Artikel 5 Bodypillow. Ja. Ja, und dann apropos die Sache immer mit diesen Drohungen und diesem Kram. Es gab ja hier dieses Ding, dass diese Sängerin von Jennifer Rostock und noch einer von ihrer Truppe da irgendwie so ein, ja, wenn man das Lied nennen will, also so eine Art Poetry Slam in Liedform. Singt die immer so? Was meinst du? Singt die immer so? Ich habe mir das vorhin angeguckt, das kann man ja nicht singen nennen. Nicht wirklich, nee, ja, keine Ahnung, was ich habe schon seit Jahren. Die singt eigentlich anders, ein Kumpel von mir hörte die, glaube ich, ganz gerne und das war wohl eher rockiger, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, Entschuldigung. Ja, vielleicht wollte sie ganz besonders der Verleumdung angemessen ernst nehmen oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mir das mal. Es war auf jeden Fall richtiger Bullshit, aber es wurde natürlich wieder von den üblichen Verdächtigen irgendwie hochgehypt als total wichtiges Zeichen gegen rechts und so weiter und so fort, Krams. Ja, aber es funktioniert mega gut. Ein paar von meinen Freunden haben es auch geteilt. Komplett unreflektiert. Mhm. Die haben es einfach nur geglaubt. Einfach so. Du bist übrigens ein bisschen leiser, also zumindest bei mir, wenn du noch irgendwie näher ans Mikro kannst oder so. Okay. Ja, Entschuldigung. Wie schon gesagt, meine Freunde haben es einfach so gestockt. Ja, ja, es war auch eigentlich vom Inhalt her irgendwie so das Übliche von wegen, ja, die sind irgendwie gegen alles, was irgendwie Sozialkram ist und so ein Zeug. Aber ja, darf man doch die SPD auch nicht wählen. Wenn man, also weißt du, wenn man Hartz IV blöd findet, dann geht es doch mit der SPD auch nicht. Also, das ist, keine Ahnung, vielleicht erinnere ich mich da zu lange, weißt du, oder weiß, wie man Google verwendet, aber Hartz IV unter SPD. Rot-Grün, keine Ahnung. So oder so, das ganze Ding ist auch ein Witz gewesen halt eben, also alle möglichen AfD-Leute haben dann irgendwie rausgetwittert, so ja, danke, dass ihr auf unser Programm aufmerksam macht und steht zwar eigentlich ein bisschen was anderes drin oder so, nach dem Motto, hier können sie es nachlesen oder lauter solche Kommentare halt. Und also, ja, die haben sich natürlich auch da drüber amüsiert, weil das ändert ja auch nicht die Meinung von irgendwem. Ne? Also ich habe da dieses Ding hier von der Süddeutschen auch kommentiert bei Facebook und halt eben in dem Sinne, dass das ja eigentlich auch ein bisschen populistisch ist, so, ne? Wenn du dich hinstellst und irgendwie so vereinfacht irgendwas sagst oder so, und das ist eigentlich schon ein Hate Speech, muss man ja sagen. Ne? Ja, und Vereinfachung, Verallgemeinerung und so habe ich ja gelernt, ein Hate Speech. Und, aber nein, natürlich in diesem Fall ist es natürlich alles total wichtig und richtig und ungemein helfend. Und ja, jetzt ist natürlich Phase 2 des Ganzen, ist natürlich, wir wollen juristisch gegen Drohungen vorgehen, die wir ganz auf jeden Fall auch kriegen und so weiter und so fort. Weil da ja bestimmt auch wieder irgendwelche Leute gesagt haben, hier, ihr Schlampen oder irgendwie sowas. Oder die Sargon-Methode, ich würde dich nicht mal vergewaltigen. Ja, also ich glaube es ohne weiteres, ne, dass irgendwelche Leute denen dann da irgendwelchen Kram da irgendwie schreiben, ne, aber auf der anderen Seite, ja. Ich garantiere also, die haben vorher auch was gekriegt. Das sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die kriegen alle was ab. Ja. Dazu habe ich eine ganz gute Anekdote. Es gab einen Typen in den USA, der ist jeden Tag 20 Kilometer zu seiner Arbeit hingelatscht und danach zurückgelatscht. Der ist dadurch in die Medien gekommen und er hat ein Auto geschenkt bekommen. Er hat daraufhin Todesdrohungen erhalten. Warum? Ohne überhaupt politisch mit irgendwas zu sein, bekommt er Todesdrohungen, weil er ein Auto geschenkt bekommt, weil ein Journalist an einem Tag, wo keine Nachrichten da waren, meinte, ich schreibe was über ihn. Also, ja, also die Anekdote halte ich mir jedes Mal vor Augen, wenn mir irgendein Sternchen sagt, ja, ich kriege Todesdrohungen. Wo ich es noch eher noch verstehen kann, wenn es dann noch so religiös-extremistisch ist, da kann ich es noch eher verstehen, ja, Marxisten oder so Neonazis, das kann auch ekelhaft sein. Allerdings ist das halt auch was, hat es was damit zu tun, im öffentlichen Leben zu stehen. Und ja, einfach. Ich erinnere mich jetzt auch wieder, in welchem Zusammenhang wir die Dame schon mal bei uns im Stream besprochen hatten, also damals an dem Gamergate-Stream. Und das war in dem Zusammenhang, dass sie auch so ein Möchtegern-Lied bei Facebook irgendwo gepostet haben, wo sie sich darüber beschwert hat, über Sexismus und dass Frauen nur Objekte sind und so und so weiter. Und ja, also diese komplett tätowierte Frau mit den Plastikbrüsten halt eben beschwert sich dann über so einen Kram. Also wenn meine Lebenserwartung 5 Jahre länger wäre und ich dafür objektifiziert werden würde, macht es ruhig. Aber mich objektifiziert leider niemand. Ja, oder was auch immer das dann wieder bedeutet halt, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich viele Leute diesen Kram da antun, weil die so attraktiv ist, aber vielleicht schließe ich da auch nur von mir auf andere. Achso, das hatte ich jetzt hier falsch ansortiert. Das war auch nochmal zum Thema, ja, mit der sexistischen Werbung. Und hier stand halt eben irgendwie drin, dass das ja irgendwie nicht vorwärts geht. Aber naja, ich meine, wie will das auch vorwärts gehen? Das ist ja eigentlich auch ein bisschen falsch, London verbannt extreme Bikini-Werbung, sehe ich jetzt erst. Wie extrem, oh mein Gott, extrem. Das war ja nicht auf irgendwelchen öffentlichen Plakaten, sondern es ging halt nur um die Sachen, wo die Stadt halt Einfluss drauf hat, also irgendwo in der Tube und so. Ne? Den Artikel hatte ich mir vermerkt. Hier, demnach solle Werbung verboten werden, wenn Personen auf ihre Sexualität reduziert werden, Nacktheit übertrieben herausgestellt wird oder es keinen sozialen, akzeptablen Zusammenhang zwischen Produkt und Präsentation gibt. Ja, ein Proteinpulver, was man beim Sport, auch beim Abnehmen gerne verwendet, und dann eine Person, die dünn ist und trainiert ist, keine Ahnung, weiß nicht, wer einen Zusammenhang findet, darf ihn behalten. Für sowas brauchen die 2 Leute, um so einen Artikel zu schreiben. Ja, und Maas braucht 5 Monate, um keinen Vorschlag bei den Ministerien einzureichen. Ja, was will man da auch machen? Ne? Also das war ja schon auch diese Kriterien, die da angeregt wurden, die waren ja schon so dämlich, dass es eigentlich danach schreit, dass die ersten Leute dann halt gleich gegen klagen und sagen, was soll denn das? Oder zumindest spätestens, wenn dann die erste bezahlte Werbung dann gestrichen wird, deswegen, also da wird es dann spätestens gekippt. Wenn es nicht mit vorauseilendem Gehorsam geht, dann wird es auf jeden Fall nicht halten, die ganze Nummer. Ich hoffe, dass dann Merkel auf Plakaten ein Burkini tragen muss, damit man das Merkel nicht mehr sieht. Das finde ich nämlich auch sexuell nicht akzeptabel. Ja, dann mit dem Spruch, Are you Beachbody ready, würde ja sogar passen. Ja, nein, gut. Ich will da mal kurz einhaken. Also die Zahlen aus Mecklenburg-Vorpommern bleiben relativ stabil. Ich habe vorhin aber einen Fehler bei der Einschätzung gemacht. Es ist nicht nur schwarz-rot möglich. Irgendwer ruschelt schon wieder hier im Hintergrund. Das war ich, Verzeihung. Es ist nicht nur schwarz-rot möglich, sondern hauchdünn sollte es dabei bleiben, dass die Grünen mit 5% reinkommen. Ist auch rot-rot-rot-rot-grün möglich. Also das könnte dann doch noch ein bisschen spannender werden, als wir das bisher erwartet haben. Und es haben sich schon wichtige Menschen auch dazu geäußert. Ich weiß nicht, Chris, kannst du mal das, was ich eben hier in den Chat gepostet habe, das Archive einblenden? Ja. Eine bekannte Kulturkritikerin hat sich negativ über die Fernsehberichterstattung zur Wahl geäußert. Jetzt live auf Twitter. Ja. Wähler sind Wähler und es sind demokratische Parteien angetreten. Petri verweigert Distanzierung zu zur AfD übergelaufenen NPD-Wählern. Finde ich schon mal eine grandiose Forderung, dass du dich von den Leuten distanzieren musst, die dich gewählt haben, weil die vorher mal eine andere Partei gewählt haben. Ja, es zeugt von dem Demokratieverständnis einer 5-Jährigen. Nazis sind Nazis, sind, wäre der Satz gewesen, den ich da von Linke, SPD oder Grüne gerne gehört hätte. Aha. Also von wie man Politik macht, ist hier, glaube ich, auch nicht ganz klar. Dass, weil ich glaube, wenn du deine Gegner, ich meine, du kannst das machen, Jasmina, du kannst Leute Nazis nennen und so, du bist eh uninteressant und bedeutungslos, aber wenn du in der politischen Funktion bist und hingehst und sagst, ihr seid alle Nazis, dann ist das nicht förderlich für den politischen Betrieb, auch wenn du das vielleicht glaubst. Und auch unten drunter der Kommentator, der sagt, der Moderator, der Petri konsequenzlos eine Bühne gewährt. Was für eine Konsequenz hättest du denn gerne? Ausnahmsweise. Ja. Ich glaube, ja, Hagen, das ist auch einer von der Clique, der auch bei der Republika so einen Vortrag gehalten hat. Also ich finde das unglaublich, wie die ihre Ignoranz gegenüber der Demokratie immer wieder demonstrieren. Die AfD, ich mag sie nicht, ich würde sie nicht wählen, aber es gibt keine Beweise dafür, dass sie vom Verfassungsschutz überwacht werden oder verboten werden müsste. Und solange eine Partei nicht diese Kriterien erfüllt, ist sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und damit gleich zu behandeln, auch und vor allem von den Medien. Deswegen darf da auch die Frau Petri auftreten, auch wenn der Hagen die nicht mag. Ja, und das ist völlig in Ordnung. Niemand sollte Konsequenzen dafür ziehen müssen, dass wir müssen diese Diskussion ohne einen Vertreter der zweitstärksten Partei in dem Land machen, oder was? Was ist dann, und wer entscheidet das hier? Lisa Uschi oder wer? Also die wollen ja schon, dass sie da auftreten kann, aber die wollen dann, dass es Konsequenzen gibt. Weil es gibt Meinungsfreiheit und Redefreiheit, aber nicht Freiheit von Konsequenzen. Ah. Also, ja, das ändert sich ja auch von Tag zu Tag. Du meinst, es ist ja auch nur Platforming, was sie lieber haben wollen. Die Petri kriegt 10 Stockhiebe für alle nicht progressiven Äußerungen oder was? Also ich glaube eher, dass die Petri die mit der Peitsche ist. Wenn die Jasmina eine nazifreie Gesellschaft haben möchte, würde ich ihr sogar das Ticket fürs Flugzeug nach Nordkorea bezahlen. Da kannst du hingehen, es ist ein Arbeiterparadies, keine Nazis dort. Ich glaube, das wäre eine Regierungsform, die ihr nahelegt. Da kommen nämlich die Nazis alle in Arbeitslager. Ich glaube, das würde für sie passen. Ich glaube, nicht mal Christdemokraten. Die haben doch gerade erst den Onkel wieder von Kim angeblich hinrichten lassen, weil er geschlafen hat während einer Staatsratssitzung. Ja? Weil er nicht den nötigen Respekt seinem Neffen gegenüber hatte. Ja. Also da würde mit der Petri sofort kurzer Prozess gemacht, wenn die da was Falsches sagt. Ach, und übrigens, wenn Jasmin auf das Angebot zurückkommt, müssen wir mir Geld leihen. Kein Problem. Nee, da machen wir ein Crowdfunding. Innerhalb von Sekunden ist der gefundet. Machen wir GoFundMe, suchen wir ein bisschen internationale Unterstützung. Vielleicht kann sie auch noch ein bisschen Leute mitnehmen und so. Ist auch eigentlich ganz cool. Stimmt, oder? Vielleicht können wir eine Maschine chartern. All inclusive, one way. Ja. All inclusive. Ja, da gibt es sogar all inclusive dann. Die ganze planwirtschaftliche Palette kannst du mitnehmen. Da hat auch jeder demokratische Bürger ein Radio in seinem Haus. Aber ja, das kann man nicht ausmachen. Cool. Ja. Ich hasse ausmachen. Ausmachen ist so negativ. Nee, ich meine, wenn die haben ja auch nur einen Kanal, weil man braucht auch nur einen Kanal, weil es gibt ja nur die eine gute progressive Message. Genau. Und mehr muss man auch gar nicht erst zeigen. Ja, das ist schon irgendwie doof. Ne? Normalerweise brauchst du mindestens 2 Kanäle, also ein ARD und ein ZDF. Ne? Normalerweise brauchst du noch den schwarzen Kanal. Ja, ist schon wieder krass. Ne? Aber man muss halt auch einfach wissen, diese Leute, mittlerweile ist das schon so klar, die können reden, was sie wollen und Forderungen stellen, wie sie möchten. Man kann es ihnen eh nicht recht machen. Genauso wie ja jetzt auch irgendwie wieder über so wie Quinn geredet wurde, irgendwie unter dem Gamergate-Tag und irgendwie Leute, aber nur wenn sich die Gamergater mal von Anfang an distanziert hätten von den Feinden von so wie Quinn, die angefeindet haben und tralalala, dann wäre alles okay gewesen. Ja, natürlich, klar, da hätte sich auch keiner irgendwelchen Bullshit ausgedacht über die Leute und wäre damit gerannt. Nee, ja, hat man ja bei Not Your Shield gesehen. Not Your Shield, erstmal eine Aussage vollkommen losgelöst von der Gamergate-Sache und wurde trotzdem mit dem gleichen Pinsel gepinselt wie Gamergate auch. Ja, alles so, alle missverstanden. Der CDU-Spitzenkandidat in MV beschwert sich auch, das Flüchtlingsthema habe den Wahlkampf überlagert. Ja, merkt ihr langsam, was den Leuten irgendwie im Land für Themen wichtig sind? Und damit meine ich nicht, dass irgendwie Flüchtlinge raus oder irgendein Scheiß, sondern dass wir endlich mal ein Konzept brauchen, wie wir das in Zukunft regeln wollen, anstatt einfach zu sagen, ja, wir schaffen das, ich kann es schon nicht mehr hören. Also ich kann nochmal Gewinne, Verluste, SPD 5,4% verloren, CDU 3,2% verloren, die Linke hat 5,9% verloren, da haben wohl ein paar nicht so gut verdienende Leute in Mecklenburg-Vorpommern gemerkt, dass die Linke ihnen auch nicht hilft. Die Grünen haben 3,7% verloren, die NPD 2,8%. Und dann kommen wir zu den Gewinnern der Wahl, nämlich die FDP mit 0,2%. Und natürlich die AfD, die vorher nicht angetreten ist, mit ihren 21,4. Ja. Und die SPD feiert sich. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für die SPD. Minus 5% ist ein sehr gutes Ergebnis. Das Volk hat entschieden, ne? Die freuen sich wahrscheinlich, dass es nicht minus 8% war. Ja, die haben wahrscheinlich es geschafft, den Siggi möglichst fernzuhalten vom Wahlkampf. Deswegen sind es nur minus 5, nicht minus 8. Ja, so oder so. Ich kann es echt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum die Leute noch die SPD wählen. Also wenn ich ja gerade mir diese ganzen Maßes und Schwesigs und diese ganzen Leute angucke und diese ganzen Kirchennahen, da wie die Nahles und diese ganzen Typen, also da graust es mich nur von A bis Z. Und von irgendwelchen Kommunalpolitikern, mit denen ich irgendwann mal zusammengestoßen bin, will ich erst gar nicht anfangen. Also echt auf allen Ebenen nur Quark. Ja. Okay, wer hatte dieses hier postet? Datenforensik gegen Big Data, Denunziantensysteme. Das habe ich gepostet, das war sowas durch Zufall. Und ich fand das ganz interessant, dass man halt gegen diese, also dass es halt die Gegenstrategien gegen diese Big Data-Geschichte gibt. Also dass man diese Konzepte praktisch, das ist halt so eine Art, dass man dagegen arbeiten kann, gegen diese riesigen Komplexe. Und ja, ich fand es einfach interessant. Es war was zu dem Thema Internet, einfach freies Internet und wie weil irgendwann, wenn man diese Big-Data-Geschichte nicht aufhält, wird das Internet ja sowieso zerdrücken. Weil irgendwann werden die Leute nur noch ausgeplündert datenmäßig und dann funktioniert das Ganze ja auch irgendwann nicht mehr, weil es in sich selber zusammenbricht, wenn erstmal alle wichtigen Daten soweit sowieso schon abgegriffen sind innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, ich aber das war... Ja. Es ist eine schöne neue Welt. Ne? Wir haben die großen Brüder, die sehen, was wir tun, und wir haben die großen Schwestern, die sagen, was wir machen sollen. Finde ich gut. Ja, die auch sagen, was wir denken und wie wir fühlen sollen. Ja. Aber die wissen das ja eh besser, weil Frauen sind ja so empathisch. Ne? Ja, stimmt. Die einen, die wissen, was wir tun, und die anderen wissen, was wir denken. Halt du sie dumm, ich halt sie arm. Ja, mit eurer Kirchenkritik. Ah ja, das war Anfang der Woche. Das war für mich so ein bisschen, weil gleichzeitig war diese Veranstaltung über Hate Speech von diesem digitalen Salon von Humboldt-Institut in Berlin. Und ich dachte mir, ja, ist echt wichtig, dass nicht strafrechtlich relevante Äußerungen im Internet besprochen werden von Rechten, während die Linke halt Nägel mit Köpfen macht, nämlich einen Brandanschlag auf das Haus der Justizministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Motiv? Also es gab mehrere Brandanschläge mit wahrscheinlich linken Motiven. Es ist natürlich nicht geklärt, wer es war, aber wer sollte einer CDU-Ministerin einen Brandsatz in den Garten schmeißen? Naja, mittlerweile weiß ich nicht, ob das unbedingt Linken waren, aber könnte auf jeden Fall. Ich glaube, das waren belegte Burger. Was für belegte Burger? Ja, die haben Volksverräter gerufen. Ja, kein Plan, aber halt zu dieser Sache da von diesem Vortrag kann man noch dazu sagen, also ich fand das wieder bezeichnend, dass die, also es war so Soziologe, dann noch eine Soziologin, dann dieser Sami Rauscher von den Neuen Deutschen Medienmachern, der dann nur irgendwie, keine Ahnung, auf seinem Stuhl saß und ganz verwirrt aussah irgendwie. Und ja, diese ganzen Sachen, sowas wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und diese ganzen Sprüche, mit denen sie da irgendwie um sich hauen, die wurden einfach so vorausgesetzt, ne, als existent, als richtig, als Kategorien, einfach so fertig. So wie bei der Homöopathietagung war das da eigentlich so. Ne? Wir setzen einfach voraus, so was irgendwie Sache ist, und das braucht man nicht erst erklären oder irgendwie zeigen, warum das so ist oder so. Nee, das ist so. Und jetzt unterhalten wir uns darüber, was wir dagegen machen. Ja, ich fand es auch schade, dass alle versöhnlichen Ansätze gleich geblockt worden sind, weil ja dieser Wissenschaftler, der da saß, der hat ja mehrmals gesagt, man soll mit ein bisschen mehr Augenmaß daran gehen und auch die Kulturunterschiede irgendwie beachten und so. Aber das haben diese beiden Soziologinnen und Herr Rauscher ja gar nicht angenommen. Und genauso hier der Mann aus dem Publikum, der sich dann dazu gesetzt hat und dann ihnen erklärt hat, wie das mit der Internetkultur eigentlich überhaupt ist, der dann sagte, ja, ich troll auch gern mal Leute, aber ich würde mich ja nicht, deswegen würde ich mich ja nicht an strafrechtlich relevanten Sachen beteiligen und so. Also ja, da das ist... Das wollten sie auch direkt in die Ecke schieben, so nach dem Motto, als ob er irgendwelche Leute da richtig belästigen würde, ne? Also so, um die fertig zu machen quasi. Und so in dem Tenor war übrigens auch so ein ABC-Interview, wo sie Milo jetzt interviewt haben die Woche über. Das habe ich mir gestern angeguckt. Das war auch ganz furchtbar. Da haben sie das auch alles so hingedreht, so nach dem Motto, ja, ist doch böse und so weiter. Und haben dann irgendwelche Sachen da gebracht, die andere Leute gesagt haben. Und auch wieder so mit diesem Ding von wegen, da müsste man doch dann seinen Followern sagen, dass sie nicht so fies sein sollen und so. Lauter so ein Scheiß, ne? Wie das halt immer so ist. Was die Leute halt vergessen, ist, dass Twitter ein Straßengespräch ist und kein Vortrag. Wenn du das so ernst nimmst wie eine Rede, die jemand vor Publikum hält, oder wenn du dich daran erinnerst, dass das einfach nur so ist, wie wenn jemand auf einem Volksfest ist und was an den Tisch runterruft. Das ist halt Twitter, das vergessen die Leute manchmal. Oder allgemein die sozialen Medien, das sind Straßengespräche. Und keine Aufforderung zu organisiertem Harassment oder so eine Scheiße. Also, halt einfach nur lächerlich. Twitter ist für eine Diskussion, was ein Moshpit für Händeschütteln ist. Ja, das trifft gut. Du kannst rumspringen und alle Leute so ein bisschen anpöbeln und anraufen und so weiter. Es geht alles wunderbar und alle haben Spaß dabei, außer die Vollidioten, die nicht begreifen, dass sie in einem Moshpit sind. Ja, ist auch unterschiedlich. Also. Aber das ist auch gefährlich, gibt ja sowieso schon so viele Probleme, weil Leute sich nicht gegenseitig die Hand geben wollen, wenn das jetzt beim Metal auch noch anfängt. Ei, nee, Scheiße. Die sind ja schon passend gekleidet zum nicht die Hand geben. Moshpit gibt es ja nicht im Metal. Oh. Habe ich mich schon wieder vertan, ich habe da ja nur... Da ist Metalcore, was du meinst. Wie auch immer. Oh, weia. Jetzt hier. Wir haben das früher Probotanzen genannt. Aber ja, das ist ja was anderes. So, hier, die grüne Jugend hat einen Ausflug in das Land ihrer Träume gemacht. Gutes Essen, nette Leute, alles wunderbar hier im Iran. Oh. Das finde ich auch gut. Erstens, die Islamische Republik entstand unter anderem durch Ablehnung des Einflusses westlicher Mächte. Ah, weiterlesen. Dann würde ich ja hier als westliche Macht auch schön grinsend hier in die Kamera schauen. Postillon oder was? Nein, die sind ja keine westliche Macht, die sind ja für die Auflösung von Nationalstaaten und so weiter und gegen Imperialismus, ne? Mhm. Nee, aber da habe ich ruf mal gerade das Bild auf, was ich hier in den Chat gepostet habe. Das passt da ganz gut dazu. Also, Iran ist ganz schön. Ja. Man muss zum Iran auch immer anmerken, dass damals sich die Linke mit den Konservativen zusammengeschlossen haben, um einfach nur die bisherige Regierung stürzen zu können. Und die haben dann sozusagen einen Pakt mit den Islamisten gemacht. Und man sieht ja, was dabei rumgekommen ist. Also Revolution wird oftmals nicht von den Leuten beendet, die sie angefangen haben. Und der Iran ist ein Beispiel für das Versagen von der Linken. Wortwörtlich. Ja, aber du kannst nichts sagen. Das ist alles schön grün hier, ne? Also ich als Grüner würde mir das auch nochmal überlegen. Vielleicht gleich mir die Gamergate-Zeitmaschine und fahre mal in den Iran. So. Ah. 1970 sieht gut aus, finde ich. Und ich fand das extrem interessant. Ich hab gestern nochmal irgendwie ein Interview gehört, was der Gavin McInnes von Rebel Media mit so einer Feministin, die er mehr oder weniger von der Straße aufgegriffen hat, für so ein eine Stunde war das, glaube ich, ungefähr, Interview. Da hatte er einen Punkt gemacht, nämlich hier, wenn die Burka kein Unterdrückungsmittel ist, warum ist es dann schwarzer Polyester in der Wüste? Und dann hatte heute auf Twitter einer einen alten, das war so ein, was weiß ich, eine Minute aus irgendeinem Medienbeitrag in den 70ern auch über Saudi-Arabien, und da wird halt auch mit der, da ist halt auch Filmmaterial von verdammt nochmal, wie heißt das, der komische schwarze Stein da. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Kaaba, wie heißt der noch? Ja, Kaaba, genau. Und da siehst du einen Haufen Moslems rumlaufen und auch viele Frauen und so weiter. Und die sind auch alle verhüllt, aber in weiß und ganz leichter, so wehender Stoff. Und keine Ahnung, ich frage mich echt, wann das umgeschwungen ist. Und wie. Das ist echt ganz komisch. Kann man schlechter waschen, sieht man die Flecken, die Blutflecken so. Ich weiß nicht, war Saudi-Arabien in den 70ern weniger blutig? War doch trotzdem ein Regime, oder? Mhm. Saudi-Arabien wurde von einer ähnlichen Gruppe wie ISIS gegründet. Und dann hat man die Kämpfer, die das Staatsgebiet erobert haben, danach in die Wüste getrieben, um sie dort zu verhungern lassen. Und dann hat man sich ein bisschen zurückgeschwungen, so von der islamischen Doktrin, aber Saudi-Arabien kann man eigentlich mit ISIS vergleichen. Also, da halt nur vor knapp 80 Jahren ist das so passiert. Also, aber von einer wirklich fast original gleichen Gruppe wie ISIS wurde der Staat also gegründet. Sicher ein Bild von der diversen iranischen Gesellschaft machen, ja, aber halt nur von den Männern, ne? Ja, ja, also die Frauen laufen da schon rum und die sind ja auch nicht komplett verschleiert, aber ja. Ja, auch halt, ja, unten wird es ja auch nochmal in dem Artikel, das ist ja eher ein kritischer Artikel, wird ja auch nochmal gesagt, ne, solange man halt nicht an dem Baukran hängt, geht's halt noch. Gerade eine Partei wie die Grünen, die sich so sehr für LGBT-Rechte einsetzen, ne, dass die dann jetzt hier Kuschelkurs mit dem Regime in Teheran fahren, finde ich auch wieder nur merkwürdig. In Deutschland sprechen sie nicht mit AfD-Wählern, weil das sind alles Nazis. Aber da unten mal hinfahren und mal sich das Stück mal anschauen, das Land, in dem Leute fürs Schwulsein gesteinigt werden. Da gibt es aber eine ganz klare Unterscheidung bei den Rechten, nämlich ob die Kleidung oder die Haut braun ist. Das stimmt. Das stimmt. Oh, ja. Wir wissen ja auch alle, wir haben alle vergessen, dass in der Anfangsphase des 20. Jahrhunderts durchaus eine Achse zwischen Deutschland und arabischen und islamischen Ländern bestanden hat. Ja, haben die sich nicht sogar von Persien in Iran umbenannt, um irgendwie... Es gab eine deutsche Radiostation im Iran und generell im Mittleren Osten. Und im Irak gab es einen pro-Nazi, pro-Deutschland-Putschversuch, der aber niedergeschlagen worden ist. Und der Plan von den Deutschen war eigentlich, auch Palästina zu erobern und dort sozusagen ihre Endlösung zu vervollständigen. Also. Aber mit den Iranern waren die Deutschen schon immer gut. Also wenn man nicht in den Iran fahren kann, gibt es immer noch was die Kinder im Urlaub machen können. Das ist hier diese Meldung. Man kann die nämlich in Amerika zu einem super Camp anmelden. Die Kinder im Woodstock Valley in Connecticut. Und also die Kinder können dort Dialog führen über Rassismus, Klassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, Islamophobie. Und zwar sollten die Kinder in der 5., 6. Klasse sein. Ja? Und es wird Songs und Teambuilding-Spiele geben und ganz tolle Aktivitäten. Und diese ganzen Aktivitäten create stunning and limitless growth. Also überwältigenden und unbegrenztes Wachstum der Persönlichkeit. Ich finde es genial, wenn du politisch so ambitioniert bist, dass deine Zielgruppe 10- bis 12-Jährige sind, wenn du deine Thesen vorträgst. Es ist viel zu spät, die muss man sich viel früher holen, Leute. Ich meine, 1984 viel früher und kennt ihr das noch? Mama, ich möchte zur Exekution gehen und dann will die Mama das nicht und dann drohen die Kinder damit, die zu denunzieren? Ja. Ne, man muss ganz jung anfangen bei denen. Ja, aber meine Kinder kommen, wenn die 4 sind, in die Hipster-Jugend. Ja, also... Die bunte Pflicht ruft, die bunte Pflicht. Für Leute, die nach dem Artikel noch nicht genug haben, habe ich noch eine Filmempfehlung. Es gibt da diese Dokumentation, die heißt Jesus Camp. Da geht es um das Gleiche, nur von den Evangelikalen in Amerika, so Camps, wo Kinder vor anderen Kindern dazu gebracht werden, endlich für ihre Sünden zu heulen, die sie mit 8 Jahren wahrscheinlich schon haufenweise begangen haben. Und da sagt eine Frau auch so, schaut euch doch die Menschen in Palästina an, da sind die Kinder bereit für ihren Glauben zu sterben. Und was ist bei uns? Jesus Camp, sehr, sehr schöne Doku, falls ihr die findet. Oh Gott. Ich hätte gerne eine Doku, wo das praktisch Rücken an Rücken verglichen wird. Müssen wir nebeneinander schneiden, ne? Das wäre ernsthaft. Gibt es ja noch keine Doku. Die musst du erst noch drehen. Ja, aber es wäre echt interessant, weil ich frage mich wirklich, welche Methoden die benutzen. Weil das ist ja eine ganz klar ideologische Sache, die so ideologische Grundsätze annimmt und dann den Kindern darbietet und einbläut praktisch. Ja, das Wichtige an Religion ist ja sozusagen, dass du gerade, wenn Familiengefühl noch ziemlich stark ausgeprägt ist, du bist als Kind auf deine Eltern angewiesen. Dieses Familiengefühl, das möchte die Religion sozusagen dann Imprint drauf haben, dass wenn du dann später in der Kirche bist, dass genau diese Gefühle wieder hochkommen und dass sozusagen der Priester dort vorne die Daddy-Rolle übernehmen kann. Also weißt du, also das ist sozusagen der Imprint dann fürs ganze Leben. Weißt du? Ich war als Kind mal bei so einem Pfadfinder-Camp. Und das ist jetzt nichts Falsches. Wieso, bist du Pfadfinder oder was? Ja. Ah, okay. Nee, mach rein. Nee, aber das, sagen wir es mal so, das war irgendwie über eine Woche oder so, haben wir da gecampt und dann am Ende kamen halt die Eltern, um die Kinder abzuholen und haben sich das da angeguckt und war alles ganz rührselig. Aber meinen Eltern ist so ein bisschen weil die sind so ein bisschen Linkskonservative. Also 70er Jahre Linke praktisch. Und denen ist so ein bisschen der Schauer den Nacken hochgegangen, als es dann anfing mit, ja, alle in einer Reihe aufstellen und salutieren vor der Flagge und so weiter. What? Wie alt bist denn du? 26? 26? Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in den Pfadfindern und ich habe noch nie vor irgendeiner Flagge salutiert. Das kommt aber darauf an, welchem Verband die an. Also ja, das Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Genau. Okay. Ist das eine schlagende Verbindung? Hießen die Weiße Kornblume Pfadfinder e.V.? Durch Malaria-Test? Nein. Die hießen Domfalken oder sowas. Ah. Ich war in einem evangelischen Jugendcamp und dann waren die ganz bestürzt, als ich meinte, ich bin Atheist. Oder war ich auch elf oder so. Nee, aber, ich brauche keinen Pfad finden, nicht. Aber von daher finde ich das ganz interessant, weil da war halt sehr viel so mit Zusammengehörigkeit und was weiß ich, zusammen Lieder singen und so weiter. Und dann aber so ein bisschen so kam und ein Kumpel von mir war da auch drin geblieben. Und beziehungsweise bei ihm aus der Familie waren einige drin und der sagte auch, da gibt es ein paar Leute, die deutlich, also ernsthaft rechts wären. Und ja, das. Keine Ahnung, war eine sehr interessante Erfahrung. Das wäre ja was für ein Alt-Right Gamer. Aber hier ist ja auch irgendwie, also hier steht zumindest YMCA Camp Woodstock, also könnte auch die Kirche hinterstecken. Ja. Ja. Aber die könnten auch nur die Infrastruktur nutzen, ist die Frage. Hat YMCA eigentlich irgendwas mit Schwulen zu tun oder ist das nur das Lied? Nee, das ist ja TVJM, der christliche Verein junger Männer, ist es früher, jetzt heißt es christlicher Verein junger Menschen. Ah, okay. Also eine Abstufung. Pokémon Go ist triggering, weil, warum? Weil die Skills haben. Ja, nee, weil das könnte zum Beispiel für Schwarze sehr gefährlich sein, das zu spielen und so. Also es müssen auf jeden Fall Triggerwarnungen. Davor sind sie schwarz und dann klickst du ja und dann sagen die, passen sie auf, dass sie nicht vom Polizisten beim Pokémon-Spielen erschossen werden. Ja, die Triggerwarnung muss ja aber ja der Polizist kriegen, ne? Sie haben gerade den Finger am Abzug. Ich finde es genial, dass die antirassistischen Aktivisten auf Apps No Blacks draufschreiben wollen, dass sie die schützen wollen. Ja, das ist wirklich sehr gut, ja. Das muss sind Sie sicher, dass Sie dieses Telefon wirklich benutzen wollen, Jamal? Ja, also, aber das muss man sich überlegen. Die meinen ja, dass sie damit irgendwas Gutes machen. Das ist so genial, Alter. Da drin lebt ein weißer Teufel. Ja. Das wurde von Asiaten gebaut, nach Anleitung von imperialistischen Weisen. Wollen Sie es wirklich benutzen? Das ist die Rassenschande. Die armen Asiaten, die wollen das gar nicht machen. Naja, aber daran merkt man auch, die springen auf alles auf, auch wenn es noch so ein mundanes, harmloses Ding ist. Also so, komm, das ist Pokémon, das ist so harmlos, wie es nur sein kann. Nee, das ist zutiefst kapitalistisch und Tierquälerei. Ja, natürlich ist es kapitalistisch, du verkaufst ja auch deine ganzen gefangenen Monster in die Sklaverei. Ja, das ist doch Hexerei, die Kinder kriegen Hexerei beigebracht. Pokémon, plural, is a world of the satanic, of the demonic. Außerdem genau. Tust du doch die Pokémon zu Bonbons verschreddern. Ja, außerdem. Entschuldigung. Nee, mach weiter. Nee, außerdem ist es ja so, dass du zum Beispiel bei vielen Pokémon die Entwicklung hast, die beginnen feminin und enden dann maskulin. Das heißt, es ist dann wieder Male Supremacy. Weißt Shit, du? Stimmt. Ja, das ist Goldie, bist du Gold King. Alter. Du bist Transgender. Ja. Hallo? Ja. Ja, da kannst du mir Pokémon einen Namen geben. Voll keiner Pokémon fragt, wie das ihre Pronomen sind. Wollt ihr Shigi Avan oder was? Nachher ist das ein Pikachu, was ich eigentlich als ein anderes Ding. Verdammt, ich habe die Namen nicht mehr alle drauf. Das ist Sonichu, das Wichtigste ist das Sonichu. Nein, das ist als Pikachu geboren, aber es ist ein Trans-Shigi. Uiuiui. Ja, das ist ein Trigglypuff. Trans-Water-Teil. Trigglypuff, genau. Pokémon, die Otherkin sind. Die fühlen sich einfach wie andere Pokémon. Da habe ich aber ernsthaft gemerkt, okay, die Zeiten ändern sich, weil wegen Pokémon Go wurde ja jetzt diskutiert, ob man Smartphones im Unterricht in der Schule verbieten soll. Und ich denke nur, was? Jetzt erst? Die waren jetzt erlaubt. Also ich durfte nicht da mit meinem Gameboy sitzen, ich habe es probiert, der wurde mir abgenommen. Ja, vor allem, ich meine, mit einem Gameboy kannst du dir ja nicht jede Antwort zusammencheaten, die du für die Schule brauchst. Mit so einem scheiß Smartphone, wofür gehen die dann überhaupt noch in die Schule, wenn die da... Oh, ich muss mir in der Schule mit unter harter Arbeit extra einen Stuhl verbiegen, damit der gemütlich ist, damit ich im Unterricht schlafen kann. Weißt du, das war erlaubt, aber ich durfte kein Handy benutzen. Weißt du, keine Ahnung. Wir haben uns dann, die waren so mit Metallröhren und die haben wir uns dann zurechtgebogen, sodass man ständig in der Kippelposition war. Ja, genau. Demnächst wird dann die Schule abgeschafft und dann geben die Kinder dann nur noch Bildung bei Google ein und klicken auf Good Glück. Ich dachte, das ist in der Lehrerausbildung schon so. Ja, also in Berlin hat man das ja schon so. Da ist ja der Durchfalldurchschnitt doppelt so hoch wie bundesweit. Der Durchfalldurchschnitt? Ja. Ich erinnere nur an das, was wir vor ein paar Wochen hatten. Die Aufgabe für die 7. Klasse, zeichne ein Quadrat mit 5 cm Kantenlänge. Mhm. Ja. Hier, wie auf Droge. Man hat einen Beck von den Grünen, der tatsächlich auf Droge ist, wo man ein Auge wegdrückt. Und dann hat man CDU-Heini, wo man dem vorwirft, dass er hier populistisch ist und dass er jetzt, dass der Populismus wie Amphetamin für die Person wirkt. Wirkt vielleicht echtes Amphetamin wie Amphetamin? Vielleicht beim Beck oder so, wo man da eher nur wegguckt? Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich fand den Artikel einfach so, Limbo-Tanzen mit dem Niveau von der Zeitung so. Ich meine, die Taz tut das Niveau, also ich weiß nicht, versucht ja da eh dauernd drunter zu gehen, aber ich fand den einfach so, keine Ahnung, wenn das die Linken sind, dann beißt sich da die Maus keinen Faden ab. Also, scroll mal hoch zu der Werbung. Lobbyisten im Bundestag enttarnen? Klick mal drauf. Nee, aber es ist immer schön, der Doppelstandard, ne? Und irgendwie alles relativieren. Oh, oh boy, ey. Es gibt eine neue bei den besorgten Schwulen. Okay. Ja. Das ist die schwule Version vom Angry Black Man. Das fand ich also auch schon irgendwo hart, dass du verwendest die Identität von einer sexuellen Minderheit, wenn es in deine Politik passt. Und wenn es dann aber einen konservativen Schwulen gibt, dann ist der die falsche Art von schwule Person. Milo. Ja. Und da ist halt dann auch die Frage, es tut mir leid, aber wenn ihr was für eine Minderheit macht, dann schuldet die euch keinen Gefallen, wie bei der Mafia. Sorry, das ist nicht so. Ich würde euch gerne da mal kurz reingrätschen, weil es gibt gute Nachrichten aus dem Wahlstudio. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Mein schadenfreudiger Schalk im Nacken lacht gerade. Grüne, 4,9%. Gott, ist das geil. Ohne Spaß. Also das ist die ARD-Hochrechnung, die sagt 4,9. Die ZDF-Hochrechnung sieht sie immer noch bei 5,0. Ja, das ist der linke Bias. Nee, aber ernsthaft, ausgehetzt, liebe Grüne. Ja, aber der eine Satz eben, ne? Dabei gibt er gerne den besorgten Schwulen. Also er täuscht das vor, ne? Dass er schwul ist. Natürlich. Nee, sich Sorgen machen ist doch falsch. Es sei denn, du machst dir Sorgen über Rechtsrucke und dass irgendwelche Leute sich Werbung angucken. Besorgte Bürger sind Kartoffeln. Das Pack. Alles Pack. Ja. Alles Brunnenvergifter. Und er fordert Respekt und Toleranz für die Gegner der Homo-Ehe. Das ist ja wohl das Letzte. Das Letzte ist das respektvolle Umgang mit politischen Gegnern. Wo kommt man da hin? Ich meine, er ist bei der CDU. In eine Demokratie. Sorry. Die CDU hat eine Ausrede, gegen die Homo-Ehe zu sein. Sie sind christlich. Ja, ich meine, es ist immer noch bekloppt. Eher als hier irgendwie Volker Beck für den ganzen Quatsch, den der so die ganze Zeit von sich gibt. Das regt mich ja immer noch auf, dass die SPD nicht für Schwulenadoptionsrecht ist. Also ich habe deren Seite aufgerufen vorhin mal. Da sagen sie, unter der Überschrift Schwule und Lesben, die SPD-Bundestagsfraktion hat viel erreicht. Die rechtliche Verankerung der Lebenspartnerschaft und Angleichung zur Ehe in folgenden Bereichen. Und dann kommt ist Punkt 2, kleines Adoptionsrecht für leibliche Kinder des Lebenspartners. Schön, das kleine Adoptionsrecht. Ne? Ja gut, aber davon reden Sie jetzt von den Sachen, die Sie jetzt im Moment in Ihrer Koalition mit der CDU irgendwie machen, oder nicht? Ja, aber Sie haben es, glaube ich, nicht im Wahlprogramm. Also insgesamt oder als Ziel irgendwie gesetzt. Also ich glaube immer noch nicht. Doch, ich denke schon. Aber ja. Ich weiß es nicht genau. Also bei der letzten Bundestagswahl nicht. Keine Ahnung. Der nächste Weg, wie die SPD noch ihre Integrität wahren könnte, wäre, die Partei aufzulösen. Achso, da hatten wir ja schon drüber geredet hier mit Facebook und dem Nachrichtenteam. Ja, stimmt. Das war da, wo das Team gefeuert worden ist. Ja, der Volker Dohr, das ist so ein Spezialist, der meint, dass jemand aus der Pickup-Community, Pickup-Artist, wie man Frauen einfacher anspricht und einfacher zum Schuss kommt, dass das Vergewaltigungsbefürworter sind und hat es halt auch so übernommen. Also Volker Dohr, lieber guter Herr, sag bitte nie wieder, dass andere Leute Populismus betreiben, weil sag das bitte nie wieder. Ist der Journalist bei T-Online oder? Genau, der war da mal. Wir haben über den schon häufig und ausgiebig gesprochen, weil, also früher hieß Volker Dohr Volker Bonacker. Also er hat wahrscheinlich den Namen von seiner Frau angenommen. Und da Das ist der Typ, der damals meinte, ich sag dir, wie viele Faschisten in Gamergate sind und solche super tollen Aussagen. Dazu habe ich eine kurze Anmerkung. Unter dem Hashtag Gamergate, als ich selber noch relativ neu mit dem Phänomen von Gamergate war, habe ich mich mit einem Nazi unterhalten, also einem Original-Nazi aus Großbritannien, der sich darüber aufgeregt hat, dass die ganze Presse schreibt, dass es da so viele Nazis gibt, aber dass niemand was mit ihm zu tun haben möchte und dass es ihm jetzt reicht mit Gamergate. Und er war total pikiert, dass hier niemand Ausländer rausbrüllt. Also keine Ahnung. Und niemand war antisemitisch. Der hat sich darüber... Das Ding hier ist auf jeden Fall schon von Februar und damals war ja diese Sache mit diesen Rouge-Vigy-Verabredungen da. Ich habe das jetzt hier nochmal mit reingenommen, weil uns das damals entgangen ist, zumindest jetzt diese Unterhaltung hier mit dem Christian Schmidt auch von Alles Evolution, den ja hier wahrscheinlich auch viele Leute kennen. Ich war dabei. Und ja, halt eben von wegen, also Vergewaltigungsbefürworter, das war ja mal irgendwie so ein Gag von diesem Rouge Vigy, dass er irgendwie gemeint hätte, man müsste Vergewaltigungen erlauben oder irgendwie so, ich weiß auch nicht, was der... Er hatte gesagt, also das war im Prinzip so wie ich das, also zumindest so wie er es dann danach dargestellt hat, aber machen wir mal Benefit of the Doubt, gibt man ja den meisten anderen auch, dass das im Prinzip ein Parodieartikel war, wo er diese Affirmative Consent Sachen und so weiter ein bisschen auf die Pike genommen hat, indem er gesagt hat, wir können das Vergewaltigungsproblem ganz einfach lösen, indem wir sagen, sobald eine Frau bei einem Mann über die Türschwelle tritt, ist eine Vergewaltigungsanklage unmöglich. Und dann und zwar mit der Begründung, dass wenn sie mit ihr nach Hause geht, dass sie weiß, worauf sie sich einlässt quasi. Ja. Das war sozusagen sein Punkt. Ja, das also halt, wie gesagt, war seiner Aussage nach wohl als Parodie oder Satire gemeint. Oder ist es eigentlich auch recht offensichtlich. Also der schreibt, ja. Der fängt damit an, dass er von zukünftigen Pulitzerpreis gewinnenden Feministinnen gehört hat, dass das so und so ist. Also der ganze Artikel trifft eigentlich nur so von Ironie und Sarkasmus und so, der kann nicht ernst gemeint sein. Ja, aber da auf jeden Fall, das wird, wie ganz viele Sachen in der sogenannten Manosphere, wird halt einfach, es wird Satire immer für bare Münze genommen, wenn es einem gerade passt. Ja, es ist wie üblich halt immer das genaue Gegenteil von dem, was beim Feminismus abläuft. Mhm. Und in diesem Fall hatte ich ja damals auch auf der Internetseite von denen geguckt und da standen halt eben die Kommentare, also die wollten sich ja da treffen in verschiedenen Großstädten, unter anderem auch in Hamburg, ich glaube auch in Nürnberg oder so und in Berlin und da wurden ja dann alle möglichen Bürgermeister angerufen, dass man auch da was unternehmen sollte gegen diese Versammlung da. Und das war ja im Februar halt eben, also noch nicht lange nach der ganzen Köln-Silvesternacht-Sache und jetzt plötzlich war das dann so nach dem Motto, oh mein Gott, Männer wollen sich treffen, wir müssen es verhindern. Und ja, auf der Seite stand halt eben drauf, so ja, lass da mal irgendwie treffen, einen trinken und irgendwie Feministen filmen, wenn sie durchdrehen. Das war irgendwie der Plan. Und das hätte, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Also, wenn sich so Sachen wie diese ganzen Proteste da gegen Warren Farrell und dieses ganze Zeug anguckt, dann hätten die auch, glaube ich, schön freigedreht. Und jetzt sagt ja halt natürlich der Christian Schmidt, dass sie das abgesagt haben, weil sie sich als unrecht beschuldigt sind und sich nicht sicher fühlen. Und dann denkst du, das ist gut sein, darüber debattiere ich nicht. Ja, weil ich natürlich der schlaue Volker bin, der alles weiß. Und sollte man zumindest bereit sein, die ursprünglichen Quellen zu prüfen. Und was er da nämlich gelesen hätte, habe ich ja gerade gesagt, hätte er nämlich gelesen, dass die da sich da treffen wollten, um sich da über Leute lustig zu machen, die sich darüber aufregen. Und das hat auch prima geklappt. Und ja, jetzt hier von wegen Rouge Vigy ist ein widerliches Arschloch, bla bla und so weiter und so fort. Ich meine, Rouge Vigy, der ist halt auch so ein Hedonist, das kann man toll finden oder furchtbar finden, aber keine Ahnung, eine Aktion starten, dass man dem die Einreise verweigern lassen möchte, weil er Flirt-Tipps gibt, ist halt auch irgendwo schon ziemlich heftig, finde ich, so als Überreaktion, um dann gleichzeitig bei Köln zu sagen, wissen wir nicht, was da passiert ist von Silvester. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Dann bitte alle in die Richtung abstempeln. Aber nicht irgendwie so zweierlei Maß messen. Das weltweite Treffen der frauenfeindlichen Pickup-Bewegung. Ja, das finde ich auch lustig, wie man hier alles schon wieder sieht. Ne? Hier ist der Thilo, den haben wir ja, das ist ja auch einer, der bei Twitter immer mal ganz vernünftige Sachen schreibt, der, glaube ich, auch schon mal ein Video von uns kommentiert hatte. Und hier ist der Bartoszek. Das war ja der Journalist, der mir damals diesen Gamergate-Artikel da bei Robagron ermöglicht hat und der ja so ein dicker Kumpel auch von Volker Wundacker ist. Und ja, alle da. Ja. Da waren sicher auch Agenten von TeamSpeak drunter. Auf jeden Fall. Ja, der Tino bestimmt. Ja, hier mit den Saudis in Bonn wird eine Wahhabitenschule geschlossen. Und da hatte damals noch der Fischer interveniert, dass als man die nicht bauen, also um den Bau nicht zu verhindern, also der wäre verhindert worden ohne den Fischer. Und die haben mittlerweile die Schule dort aufgegeben. Und der Fischer? Welcher Fischer? Von Grün. Josef Fischer. Wer ist das? Kenne ich nicht. Habe ich aus meinem Gedächtnis verbannt, den Verräter. Lokal irgendwie. Und halt auf jeden Fall, das ist halt so ein Hotspot von Salafisten. Und naja, das ist halt, weißt du, Wahhabiten, wer da noch irgendwie argumentieren möchte, dass das irgendwie zu Deutschland passt. Also sorry, fickt euch, ernsthaft. Ja. Wer hätte das gedacht, dass so eine von Saudi-Arabien bezuschusste Gemeinde da irgendwie macht, was sie will? Ja, ich meine, die dürfen gerne so sein, wie sie wollen, können sie in Saudi-Arabien machen, aber Wahhabiten, das keine Ahnung, warum, was es hier zu suchen hat. Dann bitte auch die ganzen extrem rechten und extrem linken Sachen nicht mehr verbieten, sondern dann alles erlauben oder halt auch alles verbieten, aber nicht so ein Mischmasch da. Keine Ahnung. Muss man da eine klare Linie fahren. Tu mal alle Extremisten hier in Deutschland anbieten, ihren Kack zu machen oder halt niemanden. Da sind dann halt mehrere Artikel, um sozusagen die Entwicklung von der Schule zu einer Salafistenschule und bis sie dann geschlossen wird, um das dann darzustellen, aber die können wir eigentlich überspringen. Also das steht dann nicht, also wenn es einen näher interessiert, weil ja Bonn dann auch so ein Hotspot ist einfach, wo viele Saudi-Familien auch hinkommen, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen und dann da eine Weile wohnen und so, um dann wieder nach Saudi-Arabien zu gehen. Und gibt es ja auch immer wieder Gewalt. Was versteckt sich hier in der CDU bedauert? Ja. Die bedauern, dass das dass die das nicht weiter betreiben wollen. Schrecklich. Ja. Ja, ich weiß nicht. Bonn, das ist wirklich so ein explosiver Hotspot des Islamismus. Ja, definitiv. Also, hier ist ernsthaft so? Ja. Also, okay. Du hast dort immer wieder Probleme, wo sich die Jugendlichen gegenseitig aufs Maul hauen und wo einfach die Gewalt ausartet, wo du in manchen Teilen dich einfach fühlst, wortwörtlich wie im fremden Land. Und wo dann auch langsam die Stadt wirklich schon fast Zwangsumsiedlung machen muss, um die Ghettoisierung zu verhindern. Also Bonn ist schon so ein Hotspot-Teil, so schon kacke dort. Also, so wie es gerade nicht laufen soll. Also. Ja, hier ist jetzt der Spruch mit dem Kram, mit dem Bedauern, Sie Wohnenstein, Lücke. Lücke. Die CDU-angehörige Bezirksbürgermeisterin bedauerte die Ankündigung der Schließung, da die Akademie ihrer Ansicht nach die Schullandschaft bereichert. Wunderbar, da werde ich gleich mal meinen Antrag für die Aria-Schule einreichen. Die haben sie da auch noch nicht. Das könnte mir der was bringen. Das ist echt, also... Oh, wir freuen uns über die ganzen Explosionen in der Innenstadt. Hier war früher nie was los. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin offen dafür zu diskutieren, ob man generell Extremisten ihre Ideologie verbreiten lassen sollen dürfte oder nicht, aber... man muss eine klare Linie fahren. Und wenn man sich dann mit dem Islam nicht auskennt und Wahhabismus nicht einschätzen kann, sorry, dann weiß ich. Die Antifa wird ja auch immer wieder für harmlos gehalten. Ja, aber die dürfen vor allen Dingen auch sich in der Bildung beteiligen, ne? Also zumindest sowas wie die AA-Stiftung oder so, ich da einfach mal mit zurechne, weil die sich ja auch als Antifaschisten verstehen. Hat jemand so heute so schön auf Twitter gesagt, wenn die Faschisten in der Zukunft kommen, werden sie sich nicht Faschisten nennen, sie werden sagen, wir sind Online-Journalisten. Fand ich recht humorig. Böse. Ja. Hier Benjamin Blümchen. generell ein richtig wichtiges Thema, das wissen wir auch alle. Der war ja ein Elefant unter Menschen, der nicht gerne gesehen worden ist, weil er Elefant ist, und deswegen war er ein symbolisches Sinnbild für Menschen, die dunklere Haut haben. Und generell haben wir absolut übertriebenen Rassismus in unseren Kinderbüchern, mit denen wir Ausländern versuchen, das Gefühl zu geben, dass sie in der Gesellschaft nicht gewollt sind. Das machen wir natürlich alles aktiv und denken uns, genau so müssen wir das machen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Kinderbücher, die, keine Ahnung, bei uns einfach seit Jahrzehnten verkauft werden und dann halt vielleicht einfach noch niemanden enthalten, der dann irgendwie aus Afrika kommt oder so. Also, ich meine, rassistische Stereotype bei TKKG. Ich meine, das haben eher meine kleinen Geschwister gehört. Ich war eher so drei Fragezeichen Purist, aber TKKG, da ist doch der Tim. Der Fragezeichen for life, Motherfucker. Also der Tim ist doch dunkelhäutig von TKKG. Weißt du, das sind halt schon so Sachen, aber ich meine, seit wann ist da jemand dunkelhäutig? Der Tim von TKKG. Ja, der macht doch Karate. Ja, ja. Tim wird beschrieben mit einer etwas dunkleren Hautfarbe. Oh, und mit Kraushaar. Ja, seit wann? Solange ich mich erinnern kann. Ich sehe hier gerade nämlich, dass es früher vier Weiße waren auf einem anderen Bild. Bist du sicher, dass du da nicht bei den fünf Freunden bist? Ja, die kann ich auch unterscheiden, weil das war auch noch Qualitätsware. Ach komm, das war ein langweiliges. Da war eine Transgender-Frau bei. Was? George. George, ja. George. Ich würde jetzt eher sagen, dass sie halt so das typische, wie hat man bei uns gesagt, Wildfang. Ja, aber das Interessante ist halt, 2005 schrieb der Politologe Gerd Stroheimer bereits über die politische Propaganda bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, bei der die linken Ansichten wie Nachhaltigkeit, Bürgerbeteiligung und Kapitalismuskritik stets als die richtigen oder guten Meinungen herhielten. Und dann hat eine 17-Jährige sich 103 Benjamin Blümchen-Kassetten angehört und meinte, bei 16 Folgen trifft der Vorwurf zu, aber das sind eher humanistische, aber nicht linke Ansichten. Da muss ich mich dann schon fragen, wie die Leute drauf kommen, dass irgendein Hörspiel rassistisch ist und aber dann auch noch irgendwie die These im Raum steht, dass ja gerade eigentlich linke Ideale hochgehalten werden. Und die Autorin, die ist halt ein Jahr älter wie ich und meinte, ja, in der S-Bahn wurde sie schon häufiger belästigt und Mitreisende meinten, ich solle doch nicht geduzt werden. Und dann denke ich mir so, keine Ahnung, du bist halt irgendwo Anfang 20 die wollen nicht geduzt werden. Keine Ahnung, also. Das ist ja Anfang 20-Jährigen. Das hat sie aus ihrem Nähkästchen rausgeplaudert, aber einfach der Artikel, das ist halt so ein Hate-Fan-Artikel, wo man sich einfach schön aufregen kann, wie Leute einfach so eine Grütze raushauen, wortwörtlich. Also, keine Ahnung, wir reden hier über Benjamin Blümchen und Kapitalismuskritik. Und was ist das ganze Scheiße? Diese Gesellschaftsbilder sind nicht per se links, sondern schlichtweg humanistisch. Die Propaganda hat bei dieser Schülerin also ganz gut funktioniert und tut es bis heute. Ja, sorry, aber die alle von den Hörspielen waren halt total, also einfach nur hier, alle sind gleich, alles ist gut und so weiter. Das war ganz selten, dass da mal ein hartes Thema war. Wobei mit TKKG, da kann ich mich erinnern, da hatte ich glaube ich nur ein, zwei Kassetten von und eine da war ziemlich hardcore. Mit einem ausgebrochenen Geisteskranken. Mörder. Vampir an der Autobahn. Ja, stimmt, Vampir der Autobahn, genau. Ja. Nee, aber hier, Markus, du musst dich damit abfinden. Tim ist schwarz, Tim ist ein Neger. Ich habe hier einen Link in den Chat gepostet, den kann der Chris mal öffnen. Weil nee, der hat nach Folge 38 hat er seinen Spitznamen abgelegt und da wird er dann auch dunkler dargestellt. Das ist der erwachsene Tim, der ist dann später Filmstar geworden und hat in dem bekannten Film Black Dynamite mitgespielt. Die Ressour des Menschen, meine Damen und Herren. Ach Gott, ey. Aber ich habe mir jetzt vor 2 Jahren oder so nochmal 3 Fragezeichen angehört. Da sind schon einige Klischees drin, so, also was jetzt spezifisch Mexikaner angeht. Ich glaube, das war sogar die erste Scheiße, was ist Popkultur? Da wird am Ende die gesellschaftliche Realität abgebildet. Ach du Kacke. Und gerade, also, so, ich habe hier jetzt gerade mich mal so ein bisschen reingelesen. Anscheinend haben sie bei TKKG ja auch wirklich im Nachhinein alles sanifiziert und desinfiziert und alle bösen Worte rausgebastelt in den Überarbeitungen. Also. Und alle Hörer haben sich darüber aufgeregt, weil jetzt ist das so weit gespült, dass man da überhaupt nicht mehr. Ja. Ja. Die erste Folge, 3 Fragezeichen, da haben sie ja diese, das war ja der Superpapagei und den kriegen sie von einem mexikanischen Jungen, der den verticken will, weil er Geld braucht, weil sein alter mexikanischer Onkel ganz krank ist. Und der kommt halt auch mit einem Esel bei denen auf den Schrottplatz. Der Mexikaner. Ja. Und aber sorry, das ist halt die erste Folge 3 Fragezeichen ist halt auch schon relativ alt. Ja, und wo kommen wir hin, wenn wir anfangen, jeden Scheiß zu überarbeiten? Ich finde das eine ganz schreckliche Strömung. Dieses auch bei die Klassiker hier, Pippi Langstrumpf und so. Und das ist Blödsinn alles. Ja. Da kannst du jetzt auch einfach ein Auto. Fragezeichen so an die 5 Säulen des Islam. Ja. Weißt du, da kannst du dich doch einfach auch ein Autor und die Frau, die den Artikel geschrieben hat, ist doch selber Autorin. Setz dich doch einfach hin und schreib selber ein scheiß Kinderbuch. Oh, Ausländerkinder ist ja so ein böses Wort. Ja, ich persönlich nenne diese Kinder lieber Kinder mit Rassismuserfahrung oder nicht weiße Kinder. Ja, das hat so einen Zwischenruf, hat das so schön bei dieser Dicksal-Veranstaltung, über die wir vorhin gesprochen haben, hat das so schön gesagt, aber es gibt andere Leute, die finden das nicht lustig. Das fasst die Diskussion eigentlich perfekt zusammen. Es geht immer darum, dass irgendjemand einfach halt einen Witz nicht versteht oder eine hintergründige Bemerkung oder was Doppeldeutiges. Und ich meine, ja, wie soll man sagen, natürlich ist der Westen definitiv nicht frei von Fehlern, aber wenn ich in ihrem Heimatland aufgewachsen worden wäre, hätte ich Scharia-Erfahrung gemacht und wäre wahrscheinlich ausgepeitscht worden. Da ist dann noch ein dummer Spruch in der Schule, auf der Pause, ist immer noch besser wie ausgepeitscht werden. Und das Ding ist halt, wenn du einfach Merkmale hast, die dann irgendwie dich aussehen lassen, wie als ob du einfach aus dem Süden kommst, ja, Kinder tun immer dir vorhalten, dass irgendwas anders mit dir ist. Wenn du große Ohren hast, ist es das, oder eine große Nase, oder wenn du dick bist. Kinder sind manchmal gemein zu dir, wenn du selber auch ein Kind warst, dann weißt du das wahrscheinlich. Und die werden sich irgendwas rauspicken. Hauptsache, es verletzt dich. Weil es geht dabei dann einfach nur darum, dir weh zu tun. Und wenn das du nicht damit lernst, dann auch nicht. Ja, nur, dass die Leute lernen, das hinter deinem Rücken zu machen. Ja. Und wenn du nicht auf deine eigene Herkunft stolz sein kannst, ja, sorry, dann wirst du immer nur Rassisten finden. Sorry. Dann wirst du alles immer nur rassistisch interpretieren. Alter, ohne Spaß. Ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Das Original, das englische Original vom Superpapagei ist 1964. Ja. Ach du Scheiße, ist das alles. Da sind Mexikaner in Kalifornien noch mit Eseln herumgeritten. Sicher. Also, ja, wahrscheinlich nicht nur Mexikaner. Ja, eben. Also man darf auch nicht vergessen, was Amerika für ein Land ist. Das ist ja nicht nur diese tollen Städte, das ist ja außenrum reines Agrarland im Endeffekt teilweise. 1964 hat die katholische Kirche das abgeschafft, die Juden kollektiv des Dezids anzuklagen. Da hat man sie immer dafür verantwortlich gemacht, dass sie das umgebracht haben. Ob das die richtige Entscheidung war? Also, mit Kontext und so. Ja, aber das, ach, keine Ahnung, das ist so die unschuldigste Sache aus der Kinderzeit, muss man mal wieder angreifen. Das ist so, hier, Feminism rapes my childhood. Ja. Boah, davon muss ich unbedingt T-Shirts haben. Feminism rapes my childhood. Ja. Ja, aber der Elefant ist die Gesellschaft hier, der da drauf rumklettert, sind Feministen. Ja, nee, aber das bei Benjamin Blümchen kann ich es ja wirklich verstehen, weil der ist Afrikaner, der ist auch Neger. Und der ist 17 und der ist unbewaffnet. Woher weißt du, dass er kein indischer Elefant ist? Genau. Außerdem hat er Stoßzähne, was heißt, er ist unbewaffnet? Dicks out for Benjamin Blümchen. Aber ja, das würde ich lieber nicht rennen lassen, nachher kriegen wir ja noch eine Anzeige mit Kinderpornografen. Na, Kinder, soll ich euch mal meinen Rüssel zeigen? Ja, wir sind alle Grünen Wähler. Ja, aber was man. Entschuldigung. Geht mit dem Blümchen immer noch weiter, weil dann können wir eine Harambe-Folge produzieren. Die Arme. Du darfst dich nicht entschuldigen, du musst einfach anfangen zu reden. Alles klar. Gut. Ja, was ich an diesem Artikel einfach mal wieder interessant finde, ist, dass es wieder diese gleiche Strömung ist, was wir schon seit Monaten haben oder schon seit Jahren mal wieder. Dass in Kontext, wo das überhaupt nicht gefragt ist, irgendwie dieser ganze Social Justice Kram reingebracht wird, obwohl es da überhaupt nichts zu suchen hat und damit auch gar nicht funktioniert. Weil ich mich jetzt beklage, dass es bei Herr der Ringe keine Schwarzen gibt und keine Lesben oder so, dann ist das echt eine Kritik, die überhaupt nicht angebracht ist. Oder wie sie Leute sich bei Witcher beschwert haben, dass da keine schwarzen Leute waren in der polnischen Fantasy-Welt, weißt du? Und das sind einfach Kritikpunkte, wo ich auch hoffe, dass sich das Content-Erschaffer oder Content-Macher das eben nicht ernst nehmen oder das eben halt wegrationalisieren, wenn sie es hinkriegen. Wenn dann die Geschichten, die alternativen Universen, dann am Ende alle wie eine Benetton-Werbung aussehen, das ist halt auch echt irgendwo schlecht. Also du redest von den neuen Star-Wars-Filmen? Ja, also ich hab noch nie einen Film schlecht gefunden, weil er jetzt viele Schwarze oder ausschließlich Schwarze mitspielen. Und ich schaue auch Asia-Cinema und denke mir nicht, ha, ich fühle mich jetzt getriggert, das sind gar keine Kaukasen mit dabei. Keine Ahnung. Im Gegenteil, meistens sind die Filme, wo Kaukasen dabei sind, sie 47 Ronin, eher Schund. Mhm. Ja, also. Ja, das. Aber die. 47 Elf, echt König Ronin. Was? 47 Elf, echt König Ronin. Ja, aber apropos Content Creator, dass die sich nicht dran halten sollen, hattet ihr, kannst du das mal einblenden gerade? Hattet ihr das gesehen? Okay. Das hat einer auf. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das... Hä, ein schwarzer deutscher Soldat? Ein schwarzer deutscher Soldat, finde ich gut. Fuck you, echt. Erster Weltkrieg. Ich, wobei, gab es das? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht mit den Helmen. Franzosen gibt es gar nicht, oder wie? Haben wir aus Sansbar vielleicht Leute importiert, oder aus Deutsch-Südwest, oder ich weiß es nicht. Die deutsche Fremdenlegion, ganz bekannt. Ich hatte einen für die Franzosen vorgeschlagen, den habe ich auch noch gerade mal reingepostet. Nee, aber das finde ich gut, ne? Britische und australische Soldaten, Black. Black, Maufo. Finde ich wichtig. Afroamerikaner im Ersten Weltkrieg. Das ist der französische Soldat. Damn. Alexandre Thomas Dumas. Der Graf von Monte Cristo. Ein echter. Nice. Ein echter schwarzer Soldat in der französischen Legion, aber dann wurde er von Napoleon rausgebuhlt, weil er schwarz war. Kann ich dann auch eine Bikini-Frau haben, die im Ersten Weltkrieg rumrennt? Oh, das war so geil. Identifiziere ich mich. Massaker-Punch, Alter. Ich würde sagen, damit ist es wie Wars Kings. Ja. Ja. Die Kronenzeitung. Warte, da muss ich kurz schauen. Die Gangs tragen importierte Konflikte bei uns aus. Oh. Ein Jahr nach Beginn der Asylkrise sieht eine Ostexpertin Katrin Kneißl im Krone-Talk mit Moderator Gerhard Koller eine Ernüchterung eingetreten, die zu erwarten war. Mach ruhig weiter. Sketch den Spirit. Angesprochen auf den Syrien-Feldzug der Türkei und die zunehmenden Konflikte zwischen Türken und Kurden warnte Kneißl vor einem Import der Konflikte. Dass innerhalb europäischer Großstädte Gangs importierte Konflikte austragen, davon kann jeder Polizist ein Lied singen. Ja. Aber heuer oder erst im Jänner? Das ist so, das haben die jetzt schon gemerkt, echt? Ja. Nachdem ich schon 100-mal irgendwie auf dieses Video aus Frankfurt von vor anderthalb Jahren verwiesen habe, wo sich Kurden und Türken die Fresse eingeschlagen haben mit Flaschen und sich gegenseitig mit Autos angefahren haben. Da fällt denen jetzt schon auf, dass es importierte Konflikte gibt. Unsere Politik ist doch schneller, als ich dachte. Ich habe da jetzt auch ein paar Artikel gesehen, natürlich wieder aus der englischen Presse, über verschiedene Konflikte. Ich glaube, es waren mehrere Konflikte, einer in Hamburg, einer irgendwo in Bayern, zwischen syrischen und ägyptischen Flüchtlingen. Oh, super. Beziehungsweise zwischen syrischen Flüchtlingen und ägyptischen Immigranten, je nachdem, wie man es betrachtet. Multikulti funktioniert halt auch nur mit Leuten, die das wollen, liebe Regierung. Hier in dem Artikel steht drin, dass in Baden-Württemberg die Gefängnisse langsam voll sind und warte, ich muss das kurz raussuchen. Meine Notizen, die Zahl der Häftlinge war in Baden-Württemberg jahrelang rückläufig. Der Flüchtlingsstrom aber hat die in den Gefängnissen zu Überbelegung geführt. Wir haben jetzt einen Ausländeranteil, der 2014 bei 37% lag, 2015 39% und jetzt haben wir mittlerweile 44,6%. In totalen Zahlen sind die Türken und die Rumänen am häufigsten in den Gefängnissen. Allerdings ist der Zuwachs von Leuten aus den Maghreb-Staaten und die diverse Population im Gefängnis führt zu einem Haufen Problemen. Und man muss neue Gefängnisse bauen und man bekommt wahrscheinlich von der Grünen, also vom grünen Finanzminister in Baden-Württemberg kein Geld dafür. Und das ist ja auch zutiefst rassistisch, dass da nur die Türke eingebuchtet werden. Wo ist das jetzt? In welchem Gefängnis? Das ist in Baden-Württemberg, in Gesamt-Baden-Württemberg. Und in Stuttgart selber ist es mittlerweile so, dass in den meisten Bordellen auch Flüchtlinge Hausverbot haben, weil sie sich absolut respektlos gegenüber den Arbeiterinnen dort verhalten. Und weil halt regelmäßig die Polizei kommen musste, ist es einfacher für die Frauen, wenn sie nicht geschlagen oder beleidigt werden wollen, einfach Flüchtlingen generell Hausverbot zu geben. Ich möchte damit nicht sagen, dass es da nicht auch noch Leute aus anderen Bevölkerungsschichten gibt, die sich auch mal daneben benehmen. Aber es ist schon irgendwo bezeichnend, wenn einfach die Flüchtlinge generell nicht mehr dort sind. Ja, wobei ich in dem einen Bericht war allerdings auch eine von den dort arbeitenden Damen zu vernehmen, die sagte, naja, kann halt auch sein, viele haben halt versucht, die Flüchtlinge abzuziehen, dass die sich verarscht gefühlt haben. Natürlich ist das auch kein Grund auszurasten und so, aber könnte ich mir halt bei dem Milieu auch vorstellen, dass viele da halt an den, oh, guck mal, die wissen nicht, was das kostet oder so. Das natürlich auch. Aber irgendwo fand ich das schon hart, dass sozusagen die Leute, die in den Amisyr-Bezirken arbeiten, dass sie sich alle darüber beschweren, dass es unsicherer geworden ist und dass sie mehr Drogen dort haben. Und dass überall halt jetzt mittlerweile auch wieder Spritzen rumliegen und dass es halt absolut in die falsche Richtung geht. Und mit den Spritzen, afghanische Flüchtlinge, also in Afghanistan sind 25% der Bevölkerung heroinabhängig. Da kann man sich dann vorstellen, von wie viele, ja, ob man vielleicht das Habit mitbringt. Vielleicht kann man es auch ablegen, wenn man herkommt. Aber ich wollte nur darauf verweisen. Das hier ist von mir. Mal ein Shoutout auch an KIA. Ich bin ja jemand, der die immer noch nicht so scheiße findet, dass er sie nicht mehr frequentiert. Weil es gibt doch immer wieder was Interessantes. Und das hier ist von einem App-Entwickler. Die haben sich gedacht, oh, es gibt im Apple Store so viele Spiele zur amerikanischen Wahl. Beat Up Trump und irgendwie Trump as a Pile of Shit gibt's noch einen. Und Beat the Shit Out of Trump und so. Und es gab aber keine Hillary-Spiele. Und darin haben sie kapitalistisch-amerikanisch, wie das halt ist, haben sie eine Marktlücke gesehen und haben gesagt, das machen wir. Hide It Hillary heißt das Spiel. Und sie haben das Ganze dann fertiggestellt und in den Shop gestellt. Und Apple hat gesagt, nö, das prüfen wir erstmal sehr genau. Und statt einer Stunde hat der Prüfungsprozess bei denen 8 Stunden gedauert. Und dann haben sie es zurückbekommen, dass es leider halt Content, den Apple nach seinen Richtlinien nicht veröffentlicht kann. Ja, also man kann die Scheiße aus Trump raushauen und man kann Trump als einen Haufen Scheiße darstellen. Auch wieder ein Mensch wie die AfD. Ich assoziiere mich nicht damit, ich würde so Leute nicht wählen, aber ich bin dafür, dass sie halt auf demokratischem Boden gleich behandelt werden. Und klar, Apple ist eine private Company, die kann aus ihrem App Store rausschmeißen, was sie wollen, aber Leuten dann halt so eine Begründung unter die Nase zu halten, zu sagen, das wäre diffamierend und was weiß ich, während man halt gegen den politischen Gegner das Gleiche zulässt, ist ja ein Geschmäckle, würde der Abel wahrscheinlich sagen. Ja, das Ding ist halt, private Firma, das Argument gibt es ja immer. Jetzt überlegt euch mal, sagen wir, Google wird von Saudi-Arabien aufgekauft mit Iran zusammen und die sagen, bitte keine Juden mehr. Wäre das dann in Ordnung? Also, weißt du, einfach private so. Private Firma, das regelt der Markt. Ja, weißt du, dass das. Fallen wir ein und dann sei es schön. Also, ich meine, ich kenne ja das Argument private Firma, tralala und so, aber ja, also man muss dann nur mal so ein bisschen weiterdenken, ob das dann in meinem Beispiel, wäre das immer noch nur private Firma in dem Fall? Nein, ja, vielleicht, also weißt du. Da muss man natürlich trotzdem drüber reden, über diese ganzen Sachen, über diese Doppelstandards, genauso wie auch diese aktuelle Debatte über diese YouTube-Demonetarisierung, wo ich halt auch sage, das wirkt halt ganz stark so, als wäre das jetzt halt gemacht, um nur eine bestimmte Gruppe von Leuten damit halt zu schaden. Ne? Naja, aber angeblich sind ja auch die Young Turks demonetarisiert worden. Die dämonisieren sich ja selber. Da sind ganz viele Sachen demonetarisiert worden. Da sind Akne-Präventions-Videos sind demonetarisiert worden und so weiter. Also da ist der Bot war scheiße. Ja, man kann es nicht anders sagen. Also da muss man einfach sagen, der Bot war scheiße, der dafür geschrieben wurde. Es haben ja Leute auch Zeug gepostet, so hier mein Review über das und das Computerspiel, über irgendein Adventure. Zu kontrovers, demonetarisiert, so, was? Ja, der Bot war kacke und die meisten Leute, die da irgendwie Einspruch gegen eingelegt haben, haben das dann auch, also von dem, was ich bis jetzt gehört habe, haben das auch wiederbekommen quasi, dass das wieder monetarisiert werden kann. Und manchmal reicht es einfach nur, dass man den Titel vom Video verändert hat und schon funktionierte das wieder, also. Das war einfach. Also ich habe das so verstanden, dass das in der Vergangenheit so war, dass das einfach wieder herzustellen war, ob das jetzt immer noch so ist. Also die. Ich habe das so verstanden, dass die Leute da mit ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit geredet haben. Die Show Sean Head hatte ein Video gemacht, das hieß Rape is Bad. Und das wurde demonetarisiert und heute hat sie getwittert, hab das umgeändert auf Consent und jetzt kriege ich dafür wieder Geld. Also. Das ist wohl noch recht aktuell. Ja, vielleicht war es auch ein Witz, keine Ahnung. Also theoretisch, wenn sie damit gegen Clickbait vorgehen wollen würden, könnte ich ein halbes Auge zudrücken, halte das Ganze aber trotzdem für Schwachsinn. Aber ich könnte da noch so eine gewisse Idee oder Motivierung dahinter sehen. Aber nee, dann würde ich die Motivierung gar nicht verstehen, weil für Werbung wollen sie ja Klicks. Ja, also keine Ahnung. Aber sie könnten das ja wenigstens behaupten. Ja, das wäre schön. Bitte, lügt uns an. Ja. Bis auf uns sagt es, dass es regnet. Bitte. Gib mir wenigstens eine Lüge, damit ich zeigen kann, wie scheiße ihr seid. Das, aber nein. Genau, ihr mögt das noch nicht mal genug, um uns noch zu belügen. Ja, aber mal gucken, was da noch so draus wird, weil dieses Argument von wegen, es ist nicht werbefreundlich, also wie das ja viele Leute schon gesagt haben, du kannst ja eigentlich für allem irgendwie Werbung machen, für irgendwas. Also, ja, und selbst dann könntest du doch auch eine Liste von scheiß Spießefirmen machen, die am Arsch sind und eine Firma von den coolen Firmen. Und die coolen Firmen, die dürfen dann auch bei kontroversen Content Werbung einblenden. Weißt du, das wäre doch auch theoretisch eine Lösung. Ja, zum Beispiel einfach, das, ja. Ja, dass du dann einfach sagen, oder drei verschiedene Dinge, einmal Werbung für Kinder, für den Kinderbereich, einmal Werbung für die Sensibelchen, die Safe-Space-Werbung und dann einmal die Werbung für normale Menschen, weißt du? Das machst du doch beim Fernsehen auch schon, im Kinderprogramm darf doch auch nicht alles laufen, dann kann man das doch vielleicht irgendwie abgleichen. Ja, so irgendwie. Also bevor ich meinen Adblock hatte, habe ich alle Nase lang für irgendwelche christlichen Initiativen irgendwie Werbung gesehen und für irgendwelche hier, du willst eine Muslima heiraten und so weiter Kram, wahrscheinlich viele Videos über Religion angucken, ne? Kriegst halt so ein Zeug, weil die denken, dass sich das interessiert. Da denke ich mir auch so, ja, zum einen hier so politische Organisationen, auch nicht ohne, und dieses komische Muslima-Vermittlung da, hat ja auch schon fast was von Menschenhandel. Also würde ich mir lieber mal Gedanken über die Werber machen, die da überhaupt werben dürfen auf der Plattform, die ich mir Gedanken mache über die Leute, die da Videos einstellen. Noch dann kannst du es nicht schwammig definieren. Du musst, wenn du irgendwas einschränkst, solltest du das dann schon verständlicher machen. Die haben ja nur da nur reingeschrieben, kontroverse Themen. Ja, keine Ahnung, für mich ist eine Bierpreiserhöhung kontrovers. Weißt du? Mr. Metico hat einen geilen Screenshot geschickt, wo ein Video über eins von den Sonic Games und warum das beschissen ist. Und, nein, hier, das wurde demonetized, weil controversial subject. Es kennt keine Grenzen heutzutage. Ja. Ja, dieses hier ist zwar nicht aus Deutschland, aber ich finde das ziemlich krass. Da hat jetzt nämlich eine Dame hier sich auf so einen Religious Freedom, also Religionsfreiheitsstatut, da irgendwie berufen, um zu rechtfertigen, dass sie ihren Sohn misshandelt. Und die meinte hier, also dieser Spruch ist hier irgendwie aus der Bibel: Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. If you strike him with a rod, you will save his soul. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Religiöse Freiheit finde ich immer gut. Ja. Bestimmt eine gute Mutter, die, keine Ahnung, klug genug ist, um einer Religion im Erwachsenenalter noch anzugehören. Und die dann ihr Kind deswegen verprügeln. Und dann sagt die hier noch irgendwie, sie hätte den geschlagen, um seine, um ihn daran zu hindern, seine dreijährige Schwester zu gefährden, was auch immer das bedeuten soll. Wahrscheinlich hat er, also ein swearing word, also wahrscheinlich hat er geflucht oder so. Ja. Deswegen, weißt du. Ja, aber das geht mir also halt immer durch den Kopf, wenn es, weil in Deutschland hört man jetzt auch eine Nase lang immer wieder Religionsfreiheit dies, Religionsfreiheit das, Religionsfreiheit jenes, ne, und sowas ist ja halt auch irgendwie was. Religionsfreiheit. Ja, ich würde gerne eine Religion gründen, in der LSD und Mescalina als Weihrauch gilt. Kann ich das bitte machen? Nein, kann ich nicht. Also du kannst auch nicht dein Kack-Kind schlagen oder Kack-Minderjährige verheiraten. Das ist so ekelhaft. Aber hier zu einem schönen Thema, Havesco, Hetze und der Umgang damit. Da hat ein Mitarbeiter von der Firma sich abfällig gegenüber Flüchtlinge anscheinend geäußert und anscheinend die AfD verteidigt. Und dann hat ein sehr toller Mensch hat dann die Firma angeschrieben, meinte, hey, einer von euren Mitarbeitern verhält sich unangemessen. Und systemkonform. Ja. Und hier, die Firma hat dann geantwortet, vielen Dank für Ihre Nachricht bezüglich Ihrer Anmerkung. Zu unseren Mitarbeitern möchten wir bekräftigen, dass Havesco ein politisch neutrales Unternehmen ist. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5. Aus diesem Grund werden wir private Meinungsäußerungen unserer Mitarbeiter weder eine Aussage noch eine Zensur abgeben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und ich habe mir daraufhin von denen ein Weinpaket bestellt, so ein Sonderangebot-Ding, weil ich das einfach geil fand von der Firma. Hast du ihnen auch geschrieben, warum du es gemacht hast? Ja, also ich habe denen eine E-Mail geschrieben und ich werde, wenn das Paket da ist, ihnen auch nochmal auf Twitter das schicken. Weil es ist einfach so, dass dieser Trend, den es in den USA gibt, dass der nicht herkommt. Hat die SAP-Schulung gegeben oder wie diese Tante sich da aufgeregt hat oder was mit der SAP-Schulung? Ich habe da nicht näher reingeguckt, aber ja, dann war es wahrscheinlich so. Also es hört sich für mich so an, als ob die beiden in der Schulung gesessen haben mit ihren Laptops und der eine hat beim anderen aufs Facebook geguckt und dann haben sie sich über das unterhalten, was da stand. Ja. Also und so in der Richtung. Und der eine hat halt das Falsche gesagt. Es ist ganz einfach so, dass dieser Trend aus den USA, dass du Leute für so eine Kacke entlässt, dass der hier nicht ankommen darf. Das darf einfach nicht so sein. Das ist so verdammt Bourgeoisie-like von diesen Möchtegern-Linken, von diesen Kaviar-Kommunisten, wenn sie versuchen, nach dem Einkommen von einer Person zu gehen, weil irgendjemand Scheiße erzählt. Also sorry, es ist einfach so erbärmlich. Das, keine Ahnung. Ob jetzt die Person Recht hat oder Unrecht hat, böse ist oder nicht böse ist, ist egal, aber du gehst einfach nicht nach dem Kackeinkommen von der Person. Fick dich. Scheiß Kaviar-Kommunist. Du hattest noch nie Probleme, irgendeine Rechnung zu bezahlen. Das ist das, was dabei rumkommt. Wenn jemand mit einem goldenen Löffel im Mund und im Arsch geboren worden ist und alles reingedrückt bekommen hat, dann macht er so eine Kacke. Leute feuern lassen. Das ist jetzt hier aber diese Seite von diesem Björn Ude, der sich da jetzt drüber aufregt, dass die Firma den nicht entlassen hat, oder wie? Genau, das ist der Herr Ude. Der Herr Ude ist nämlich auch in der SPD und er arbeitet anscheinend auch für die Zeitung Meine SPD. Das ist anscheinend da das Mitgliedermagazin. Und er ist sich nicht, also er lässt diese Antwort von Havesco, die ich auch absolut super finde und die jede Firma geben sollte, da müssten Firmen zu verpflichtet sein. Das müsste ein Gesetz sein, dass man keine andere Antwort geben darf als diese hier. Ja. Weil das Gesetz gibt es eigentlich schon, das heißt Grundgesetz. Und er ist, noch unterschreiben, fick dich, du Fascho, oder so. Ja, das kann man bei extremen Fällen würde ich das einschließen. Aber das Ding ist, er nimmt den Burn nicht wie ein Mann, sondern er geht hin und schreibt einen Artikel und ist sich auch nicht zu doof, alle Namen aufzuzählen, die ihm irgendwelche Leute im Internet gegeben haben, also per Mail, per Twitter, irgendwas. Und klar fängt das bei Nazi an, hört bei Denunzianten Sau noch lange nicht auf und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, wir haben halt dieses Klima jetzt schon eine ganze Zeit. Und die Leute sind halt schon des Öfteren als Pack und was weiß ich bezeichnet worden. Und ich kann durchaus verstehen, wenn manchen Leuten dann nicht so freundliche Sachen einfallen. Also Stasi hätte in einem Tweet von mir dazu auch drinstehen können. Abschaum hätte ich jetzt nicht benutzt, das ist nicht so toll. SPD-Denunziant, ja, könnte schon passen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten. Naja, auf jeden Fall habe ich ja auch geantwortet auf diesen Artikel und habe gesagt, wirklich ganz freundlich nur, es gibt halt Leute, die wollen in einem Land leben, in dem man politische Gegner nicht aus dem Job mobbt. Ja. Dafür habe ich einen Blog bekommen von deiner SPD oder meiner SPD oder wie immer das Blatt heißt. Dafür. Also ich habe ja nicht mal, also das war ja wirklich nur eine Feststellung, dass es Menschen gibt, die über diese Sache anders denken. Ja? Und dafür blocken die. Also so. Die SPD ist wirklich im Arsch. Also, beste wäre, wenn sie sich auflösen würde, glaube ich. Warum ist halt die Fresse als einziges in Anführungszeichen? Stimmt. Einzige Zitat. Ja, hast du mir ausgedacht. Fehler beim Reinkopieren. Das andere sagen ihm seine Kinder den ganzen Tag. Mitläufer. Seit wann ist Mitläufer denn... Das ist purer Nazi-Jargon. Das sagen die ganze Zeit. Die Nazis hassen Mitläufer. In bester SPD-Stürmer-Manier. Und dumme Nazi-Sauer, sagen die Nazis auch. Nazi-Jäger mit Stasi. Das ist eine dumme Nazi-Sau. Sagen die Rechtspopulisten zu mir. Wer mich ein Nazi nennt, ist ein Nazi. Das macht Sinn. Ja. Und sind alle SPDler solche Deppen wie du, ist eine Frage. Das ist ja eine Beleidigung. Ja, man lautet ja. Linksversiffter Drecksasi, das finde ich gut, ey. Sorry. Weltfremdes Politikerbüchchen. Oh, der Arme. Kleiner, feiger Spaßvogel. Das ist mein Favorite. Oh Gott, du wirst nicht glauben, wie mich gerade jemand im Internet genannt hat. Ey, ich bin total am Ende. Ich glaube, die hat er wirklich persönlich gekriegt und die haben ihm so richtig drin gesteckt, deswegen hat er die dann noch am Ende dran gepackt. Ich weiß auch, wo die ihm drin gesteckt hat. Ja, aber guck mal, kann der sich denn nicht dann mit der Person hinsetzen und sagen, komm, wir trinken heute Abend ein Bier zusammen, ich möchte mit dir über die Flüchtlinge sprechen und dann versuchen wirklich mit der anderen Person drüber zu sprechen, wenn ihm das so wichtig ist. Nein, man versucht beim Arbeitgeber die Person zu denunzieren. Das ist sowas von ekelhaft, Alter, ohne Spaß. So eine Person, die hätte halt vor 80, 90 Jahren verraten, wo irgendwo die Juden sind, Mann, wer Juden versteckt, weißt du? Das ist, ja. Wisst keine Ahnung. Wie jemand nennen würde? Ein Schein? Christoph Waltz. Ohne Spaß. Und dann hier, das nach Eigenaussage politisch neutrale Unternehmen Havesco wurde für seine Reaktion währenddessen von Beatrix von Storch gelobt. Das ist natürlich auch ein Verbrechen, von der gelobt zu werden. Schenkt man den zahlreichen rechtspopulistischen Accounts Glauben, müsste Havesco gerade in Weinbestellungen ertrinken. Lob für seine angeblich demokratische Haltung geht von der AfD-Spitze bis runter zu entsprechenden Sympathisanten. Alles streng rechts außen. Was ist dieser Mann für ein bigotter kleiner Spaßvogel? Ich habe die SPD nie gewählt, weil sie mir nicht links genug waren. Und ich habe instant bei der Firma bestellt, obwohl ich eigentlich keinen Bock auf Wein hatte zurzeit. Keine Ahnung. Als ich die Reaktion gesehen habe. Würde ich gern wissen, wie der das einschätzen will, was dann mit mir los ist. Das ist Internalized National Socialism. Ja. Schon was? Die Personen, die sich dazu äußerten, sind ein kompletter Bevölkerungsquerschnitt. Alt, jung, Mann, Frau. Ja, alle hassen dich. Warum wohl? Was natürlich was? Die Frage... Weil er ein dummes Denunziantenschwein ist. Ist er nicht eher ein weltfremdes Politiker wie ein Liebchen? Unten der Satz ist auch dann golden, was natürlich die Frage nach der politischen Neutralität seitens Havesco erneut stellt. Was jetzt? Dass die Weinbestellungen bekommen oder dass die Beatrix was gesagt hat? Weil das ist beides nicht ausschlaggebend. Der Typ könnte Maoist sein, das dem Havesco gehört. Außen. Ja, aber das sind doch, ich meine... Hier wenn, steht das doch, er hat das doch geschrieben. Das ist doch... Ja, und wenn in deiner Stadt irgendwie Nazi-Demo ist und alle Nazis gehen zu Rewe, kaufst du das später nicht mehr, weil da so viele Nazis reinkaufen. Ja, ja, genau. Ja, das ist dann wieder Gürtel. Ich erwarte eine sofortige Distanzierung von jedem Bauern, der jede Kuh gemolken hat, die da verkauft wurde in dem Laden. Ja. Havesco muss einfach alle Bestellungen der letzten 6 Tage stornieren, ja, und die Leute sperren für weitere Einkäufe. Dann können wir drüber reden. Ja. Und muss die Finanzdaten und Adressen an die Regierung weitergeben, nämlich an die Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, ich glaube, wenn sie das machen, dann gibt es im nächsten Werbespot von Havesco bezahlt von der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Lied von Jennifer Rostock in der Unterhaltung. Oh ja. Mit Atze Schröder im Hintergrund beim Tanzen. Nee, aber ganz ehrlich, ich... Kannst du dir nicht ausdenken, die Scheiße. Also, sagen wir es mal so, bei den neuen deutschen Medienmachern, die haben ein Wörterbuch, wie man jetzt politisch sich ausdrücken soll. Mhm. Und deswegen drücken sie sich alle politisch gleich aus. Wenn er mir sowas bei seinen politischen Gegnern aufzeigen kann, dann würde ich vielleicht seine komische Auflistung da irgendwie ernst nehmen können. Aber so muss man sich einfach nur fragen, hey... Ich werde von 1000 Leuten mit genau den gleichen Sachen betitelt. Liegt das an denen? Auf jeden Fall, die verschwören sich gegen mich, weißt du? Ein Geisterfahrer, Hunderte. Ja. Das ist der perfekte passende Vergleich. Wer raucht eigentlich gerade Shisha? Sorry. Also, weil es gerade die ganze Zeit... Ja, in Wahlsachen gibt es nicht viel Neues. Randy Harper hat die Woche nichts gemacht. Ah, nee, Mecklenburg-Vorpommern immer noch 4,9% bei der ARD laut einer Hochrechnung von 8 Uhr. ZDF irgendwie arbeitet anscheinend gar nicht mehr. Die ist schon fast eine Stunde, nee, ist schon über eine Stunde alt, die letzte Hochrechnung. Die haben alle den Herzinfarkt gekriegt, weil die AfD so gut abgeschnitten hat. Weiterhin ARD 4,9 für die Grünen und ZDF 5% für die Grünen, das ist ja echt eigentlich die letzte interessante Frage, die hier bei der Wahl noch gestellt wird. Ich habe vorhin mal in den Stream eine nette Reaktion aus der linken Ecke gepostet, da die Linke auf Twitter, vielleicht blendest du das mal ein, Chris. Also es ist ziemlich lustig auf Twitter. Ich habe natürlich nebenbei nicht die Zeit hier wirklich groß zu gucken, aber diesen einen Tweet, den ich da gefunden hatte, der ist schon relativ stellvertretend dafür, wie die linke Gemeinde momentan drauf ist. Disney oder wie? Ja. Also, ich will den gar nicht kommentieren oder vorlesen. Es ist so, also, was... Abstoßend. Warum glauben diese Leute eigentlich, die Moral auf ihrer Seite zu haben? Ich verstehe das nicht so ganz. Die klingen für mich Also, und es fällt mir nicht schwer, nicht leicht, diesen Begriff, aber das klingt für mich wirklich nach Nazis. Ja. Also es ist so menschenfeindlich und so, die haben AfD gewählt und deswegen sind sie lebensunwert. Die holen wir morgen ab am besten. Also ja, ich muss mal ein bisschen eine Distanzierung reinbringen, weil was wäre das, das Ganze ein bisschen spezifischer machen. Also Hitler, Goebbels und die Auschwitz-Wärter und sowas in den Suizid treiben und ausgrenzen, alles super, aber das, was man bei denen halt irgendwie bedenken muss, ist, dass die alles Nazi nennen. Ja. Ja, also, die denken ja trotzdem, dass es das, deswegen ja dieser Spruch hier von dem Ding, wo war das hier? Ach ja, genau, mein Versuch, ihnen die Brisanz der Thematik klarzumachen, der Relativierung massenhaften DDR-Unrechts durch Gleichsetzung mit der berechtigten Frage nach dem Umgang mit Rassismus, den ich hier irgendwie da sehe innerhalb einer Firma, schlug an der offensichtlichen Uneinsichtigkeit fehl. Ein erneuter Anruf in der Geschäftsstelle wurde nicht abgehoben. Perfekte Reaktion, super geil. Also einfach, ja, laber, was, ach, weißt du. Das war eine Besorgnis. Ich habe nur auf Display gesehen und nicht abgehoben. Ja, ja, einfach gespeichert. Direkt eingespeichert, nicht abheben. Ja, diese Leute verkaufen Wein. Das ist wirklich noch nicht mal wunderbar, wenn da jede Menge Verwirrte irgendwie anruft. Manni, der Knallkopf ruft schon wieder an. Also wenn ich die Firma wäre, würde ich auch mal dieses Bild oben in der, also in dem Header von dem Artikel, da würde ich mich gegen wehren. Ja, also das ist ja alles schön und gut, aber meinen Firmennamen zusammen vielleicht noch mit einem passenden Bild von der Webseite und dann dieses Logo von der AfD da im Hintergrund, das ist perfide. Das ist kauft nicht bei Rechten. Ja. Und also, das gilt bei Association, aber... Bei Juden. Kann einer einen Photoshop machen und das Alternative für Deutschland durch einen Davidstern ersetzen? Dünnes Eis. Nö. Also es ist, ich finde, das ist angebracht. Provokant, aber richtig. Nochmal was zu ersetzen? Den AfD-Schriftzug zersetzen. Okay. AfD ersetzen. Und einen scheinenden, strahlenden Davidstern stattdessen dahinsetzen. Ja, und dann Judengeschäft oder sowas draufschreiben. Ja, aber es ist ja. Was ja, anderes aber, ist das nicht. Aber ja, aber eben Krypto-Juden. Also der Vergleich zu, wenn du dann den Judenstern hinmachst, das soll ja damit deutlich machen, dass gerade so ein Verhalten einfach nicht in Ordnung ist. Weil, wenn es bei den Juden nicht in Ordnung war, ist es bei anderen Gruppen auch nicht in Ordnung. Eigentlich tut man das ja dann als moralisch höchstes Gut dann aufzeigen, so, hey, kannst du dich noch an die Geschichte erinnern? Ja, da war es nicht gut. Wenn du jetzt irgendwie die Juden mit irgendeiner anderen Gruppe ersetzen tust, ist es vielleicht auch nicht gut, wenn du ähnliche Forderungen wie Nazis stellst. Weißt du, so irgendwie so. Ich wette, bei der Sache ist das dann... Ach, jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Ich rede immer so viel. Abbildung von einem Davidstern ist ja nicht verboten. Insofern dürfte das auch kein Problem sein. Ich würde dran vorbeigehen an der ganzen Nummer. Ja. Also, ach ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wette, in der Firma, da wird jeden Morgen zwar die falsche Strophe von der Nationalhymne gesungen, aber nicht die mit Deutschland, Deutschland über alles, sondern die mit deutschem Vibe und deutschem Wein. Der ist gut. Ich habe den ersten geschlechterspezifischen Wahlkampf-Tweet von Daniel Mack, Ex-Parlamentsmitglied der Grünen, der sagt, bei Männern ist die AfD stärkste Kraft. Ja, und bei Frauen. Sehen wir doch wieder, wer schuld ist. Und bei Frauen die Faschisten. Ja, also ich glaube, wir müssen uns demnächst noch eine Klammer ausdenken, weil man alle Männernamen drumherum machen kann. Ja, ich war eigentlich immer dafür, so 3 Hakenkreuze links, 3 Hakenkreuze rechts. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hätte die, wenn man das Männerwahlrecht bei der letzten Bundestagswahl abgeschafft hätte, hätte die CDU eine absolute Mehrheit bekommen. Also, ich weiß jetzt nicht, was der Heini mir damit sagen will, wenn er sagt, Männer, bla bla bla. Also, weißt du, keine Ahnung. Also die Frauen, also ich habe mir jetzt gerade mal die Verteilung angeguckt und so richtig schmeichelhaft sieht das für die Frauen nicht aus, weil nur 2%, also es sind 8% Unterschied, AfD-Männer, Frauen, 2% davon gehen an die CDU und der Rest geht an die SPD. Liebe Frauen in Mecklenburg-Vorpommern, was muss die SPD noch machen, damit ihr es begreift? Ja? Das sind nicht eure Freunde. Nicht im Ansatz. Der dicke Siggi und die Räubertruppe wollen euch nur die Taschen leer machen. Genauso wie die Schwarzen, die Gelben. Oh, Entschuldigung, die Grünen. Naja, also wenn ich Frau wäre, würde ich die SPD wählen wahrscheinlich. Ja. Du kriegst ja deine ganzen Schieflagen da. Wegen der geringeren Hirnmasse. Nö. Das sitzt ja aber. Du machst dich doch wieder stark für jeden Dreck. Nur nicht mal so ein Transgender-Kram und sowas dazwischen, sondern nur straight for the women. Ja, finde ich eh krass, dass er dann nur die Statistik auch nur für Männer und Frauen macht, der Typ von den Grünen. Das ist ja mal gar nicht inklusiv. Ja, will ich ihn gleich auch mal zufragen, ja, und ob man überhaupt mal nachgefragt hat, ob die Leute, wie die sich überhaupt selber identifizieren. Ja, frag das mal. Die Frage ist immer gut. Ja, das Problem ist halt, weißt du, mit AfD, wenn man sich halt die CDU anguckt, dann merkt man halt einfach, dass die Konservativen halt auch irgendwo heimatlos sind. Und nicht, das ist nicht mein politisches Spektrum, aber ich kann verstehen, wenn einfach ein Teil im Land sich nicht mehr richtig repräsentiert fühlt. Also ich kann das nachvollziehen. So, es schmeckt mir jetzt nicht so unbedingt, aber wirklich verwundern tun mich die Wahlergebnisse auch nicht. Also so irgendwie. Schreibt einen Tweet an Daniel Mack oder was? Sally sagt das ja schon ganz passend im Chat, der sagt, ISIS Heimkehrer bekommen mehr Empathie als jemand, der die AfD wählt, what the fuck? Ja, aber die ISIS-Heimkehrer, die haben es doch auch schwer gehabt. Da hat doch die Frau Hübsch bei der Maybrit Illner gesagt, dass Diskriminierung Leute dazu bringt, dass sie dem IS beitreten. Als er auch den Männern nicht die Hand geben wollte und meinte, dass alles, was im Mittleren Osten passiert, von Deutschland ausgeht. Dass es nur was mit Deutschland zu tun hat. Ja, die Außenpolitik von Amerika natürlich und so. Ja, schrecklich. Weil die überhaupt keine eigene Initiative haben und so. Absolut nicht. Das sind alles nur Objekte des amerikanischen Imperialismus. Nee, das sind Braune und die haben keine eigene Initiative. Achso. Ich find es immer so lustig, wenn man vergisst, dass natürlich auch eine Religion imperialistisch sein kann. Das sieht man ganz gut daran, dass Saudi-Arabien keine Flüchtlinge aufnehmen möchte, aber gerne Moscheen in Deutschland bauen wollen würde. Weißt du? Dann kommt eine Hübsch daher und sagt, Deutschland ist, keine Ahnung, Nazi-Hochburg. Denke ich mir so, ja, also ich weiß nicht, Indien, also ihr ursprüngliches Herkunftsland, da liegt halt auch noch einiges im Argen. So 1 Million bewaffnete Rebellen. Ist das nicht eine Konvertitin? Ja, ich glaube auch noch Konvertitin, das macht es ja noch schlimmer. Also, die Konvertiten, ja, die müssen noch immer überkompensieren. Ich glaube nicht, dass da so viele Leute hübsch heißen. Ja. Also, aber, ja, wahrscheinlich wegen ihrem Mann oder so. Aber ich fand es schon hart, dass sie dem CDU-Heini da, dem Deutschpolen, dass sie ihm da die Hand nicht geben wollte, weil er halt Mann ist. Und danach noch so meint, ja, der hat mich da vorgeführt, das hatte ja nur persönliche Gründe, weil ich ihn assi finde. Das ist ja nicht eine generelle Ablehnung. Nee. Nein, Moment, das hast du, also ich habe eine andere Erklärung gelesen. Da hat sie gesagt, sie haben sich getroffen und dann habe sie diesen typischen islamischen Gruß mit der Hand aufs Herz und ihm zunicken und er hätte genauso geantwortet und deswegen habe sie ihm nicht die Hand gegeben. Und dann stellte es so dar, als hätte sie ihm nicht die Hand geben wollen. Bla bla bla. Das ist alles nur Mediengedonner. Ja, das ist halt so, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein politisches Symbol oder ein religiöses Symbol nach außen tragen muss, bist du für mich halt schon jemand, der nahe dran oder schon ein abgeschlossenes Schwarz-Weiß-Weltbild hat. Weil du musst dann das so wahnsinnig stark nach außen tragen, dass du ja der tolle Marxist bist oder ja die tolle Muslima bist. Das ist bei mir dann schon für mich persönlich fragwürdig, was mit dir los ist in deinem Leben. Und dann auch noch, weißt du, ja, ich habe ja die Hand aufs Herz gelegt und ach, ist der fremdenfeindlich hier, dass der mir das jetzt vorwirft mit dem Handschlag. Ja, keine Ahnung, weiß ich. Es ist lächerlich, weißt du. So hübsch. Keine Ahnung, es ist. Ich weiß auch nicht. Hier kann mal einer von euch gerade den Schauder ansprechen. Ich bräuchte eine altdeutsche Schrift. Nee, hat er nicht. Ich habe ihn ja letztens, als er seinen Chat neu gemacht hat, habe ich ihm da mal reingeschrieben, er müsste seinen Chat noch auf altdeutsche Schrift in Anführungsstrichen, weil die war ja nicht altdeutsch, umstellen, um böse Geister zu verjagen. Hat er auf jeden Fall drüber gelacht. Aber er hat gemeint, Arsch lecken. Ja, Kenas, ihr seid ja alle so ruhig und so. Sollen wir dann mal zusammenpacken? Ja, ich bin gerade ein hässliches Ding im Paint am Machen. Das möchte ich noch zeigen. Insofern sucht euch ein Thema. Okay, wir lästern jetzt über den Solanum. Ja, der ist eine Tomate. Ja. Nein. Eine Tomate mit Fliegerbrille auf und Kippe im Mund. Ja. Während er Shisha raucht. Es gibt keine verdammte altdeutsche Schrift. Das gibt's doch nicht. Was kann man denn sonst nehmen? Courier News? Alles, was Gothic heißt. Lucida Blackletter. Comic Sans. Ich bin im Paint, ich habe echt nicht die Auswahl. Lucida Blackletter. So bestimmt. Ich hätte sogar noch einen kleinen Soundbite, aber ich glaube, die meisten Leute haben das eventuell sogar schon. Guck mal, da ist er. Das ist der Rainer. Bei uns im Chat. Neue Hochrechnung von 20.30 Uhr aus dem ZDF. Grüne 4,8%. Also die Anstalt, die sie weiter vorne gesehen hat, sieht sie jetzt sogar nur bei 4,8. Nein. Das sieht nicht so gut aus für die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und vielleicht sollte sich die Bundespartei jetzt auch mal ein paar Gedanken machen. Hofreiter Toni vor allem. Ja, das kann schon sein. Mal gucken. Dass der was macht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Außer Klavierspielen, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Der erinnert mich immer so an den Hund aus der Muppet Show, der Klavier gespielt hat. Dauert es noch lang mit deinem Painting? Junge, hetz mich nichts, du Schwein. Das ist die typische rechte Hetze hier wieder. Ja, jetzt geht schon wieder los, Alter. Ja, dann werde ich noch schnell was zur Armenien-Resolution los. Erdogan möchte, dass sich die Bundesregierung von der Armenien-Resolution distanziert und scheinbar wird es dann der Steffen Seibert vor die Presse treten und sich von der Armenien-Resolution des Bundestages distanzieren. Ja, das war ja eigentlich schon, der Seibert hatte ja eher den Job zu sagen, nein, nein, nein, wir haben uns nicht distanziert. Der ist ja dann kurz nach, also das kam von Spiegel. Und dann haben es alle aufgenommen und dann ist der Seibert vor die Presse und hat gesagt, nein, wir haben den Türken nur bestätigt, dass das keine rechtlich bindende Resolution für die Bundesregierung ist. Also sie wollten sich halt nicht distanzieren und ich glaube, sie haben einfach auf diplomatischem Weg einen Weg gesucht, dass die Bundesregierung sagen kann, so, ja natürlich, aber das ist ja jetzt, belastet uns jetzt nicht in unserem Umgang. Ja? Mhm. Und das ist einfach nur so ein diplomatisches Wörterspiel. Natürlich kann sich die Bundesregierung nicht hinstellen eigentlich und sich von der Parlamentsresolution distanzieren in dem Sinne, was wirklich distanzieren heißt, aber sie finden jetzt halt so einen Wischiwaschi, Legal Mambo Jumbo Weg, das anders zu benennen. Also der hat sich da auch so gewunden, da hat dann auch nochmal jemand nachgefragt, so, warum ist es denn gerade jetzt wichtig, sich da Klarheit zu verschaffen und warum wird das Thema gerade jetzt diskutiert, in welcher Weise so eine Resolution für die Bundesregierung bindend ist? Hat das mit der Türkei zu tun? Und der Seibert hat kurz gestockt und dann wieder gesagt, so, nein, aber ja, ich habe ihn ja schon gesagt und hat dann seinen ersten Satz nochmal wiederholt. Wir haben doch in der Türkei Truppen, es geht doch um die Basis dort, weil unsere Politiker nicht mehr dorthin dürfen. Ja, was wollen die überhaupt da? Ich meine, also erstens die Soldaten, zweitens die Politiker. Die sollen arbeiten, nicht in der Gegend rumfliegen. Ja, wobei bei manchen grünen Politikern wäre es mir lieber, wenn die einfach nur den ganzen Tag im Flieger sitzen würden und im Kreis fliegen. Das hat der Özdemir ja versucht, ist aber rausgekommen. Ah, verdammt. Hier, blendet mal ein. Was haltet ihr davon? Warte. Ist es soweit? Oh je. Yeah. Das ist ganz schön eng. Du müsstest unten drunter schreiben, gesponsert von der SPD oder so. Oder Satire. Ja, der hätte nicht Deutsche schreiben müssen. Der hätte schreiben müssen. SPDler. Undeutsche. Es ging mir um Genauigkeit und warte mal, wo habe ich es denn offen? Hier. Wir müssen ja historisch akkurat sein. Jetzt hätte vielleicht doch so ein Wehrmachts daneben Foto painten sollen. Aber du musst die Verbindung zur SPD stark herausstellen oder zu dem Typi, weißt du? Ja, du könntest noch so ein SPD-Logo in dem Rotwein schwimmen lassen. Ja. Ja, ich bin in Paint, du Sack. Oder du photoshopst sein Bild daneben, du paintst sein Bild daneben und schreibst darunter dann SPD so wie historisch akkurat. Warte mal, ich kann einfach ein SPD-Logo so reinsetzen. Ne? Ich glaube, lass das mal bitte einfach. Ach, sei doch nicht so vernünftig. Warte mal, wo ging das denn hier nochmal? Nächste Woche, wenn ich nicht hier bin, dann genau. Ist der letzte Stream. Wo ging das denn hier? Wo kann ich denn einfügen? Ich brauche mir einen neuen Kanal. Chris kriegt so eine Fernsteuerung, hat einen Knopf im Ohr bei der Veranstaltung und wenn er was hört, was nicht geht, dann drückt er uns fast weiten einfach weg, aus, offline. Zu groß. Ja, Kenners, haben wir dann das noch was oder so von Substanz zu sagen oder sollen wir dann mal... Wir haben eine Viertelstunde von neun, wir sollen dann mal... Ja. Also, wir können nochmal zusammenfassen, es sieht dann doch nach großer Koalition aus in Mecklenburg-Vorpommern, 30,3% für die SPD, 19,4% für die CDU, 12,4% für die Linke, 21,6% für die AfD und der Rest der Parteien zieht anscheinend nicht in den Landtag ein. So viel nochmal. Joa. Und dann würde ich doch fast sagen, sehen wir uns nächste Woche, hören uns nächste Woche. Und ja, also unser Gast kann sich ja noch mal kurz vorstellen. Unser Gast. Oh, ja, das bin ich. Hallo. Zum Ende darfst du dich noch mal vorstellen. Genau. Alles klar. Ja, ich habe einen kleinen Channel auf YouTube. Awkward Pixels heißt der, ist glaube ich unten in der Beschreibung oder so. Und ja, ich mache ein paar Videos. Ich habe jetzt so angefangen, erstmal auf Englisch was zu machen und hatte jetzt die Tage dann auch wieder keine Zeit, habe mir jetzt ein neues Mikrofon bestellt und werde dann die nächsten Wochen mal wieder loslegen. Also, wenn ihr darauf irgendwie Lust habt, könntet auch mal vorbeigucken. Ich hatte vor, zum Beispiel ein Video zu machen, welche Memes von der No-Hate-Seite nicht komplette Scheiße sind. Also, das klingt aufwendig auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, es hat auch schon einen Tag in Anspruch genommen. Recherchearbeit. Durch alles durch, was auf der Seite steht. Aber ja, ich denke, das wird ganz witzig und ja. Wenn da jemand Lust drauf hat, dann gerne vorbeischauen. Ja, danke fürs Kommen. Das war's. Ich freue mich, danke für die Einladung. Und ja, da sehen wir uns nächsten Sonntag, wa? Tschüss. Bis dann, ihr da draußen. Bis denn, tschüss. Tschüss.